Ja, was weiß ich denn, ob der Haupt jetzt ein Huso ist oder nicht? Das müsste man die Leute mal fragen, woran das denn liegt, dass sie das meinen, ne? Ihnen da den Mund zu verbieten, das ist doch ätzend. Ja, du musst jetzt erstmal sagen, pünktlich 18 Uhr wie jeden Sonntag. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Ja, was weiß ich denn, ob der Haupt jetzt ein Huso ist oder Ja, nicht? Das spät über müsste man die immerhin. Leute mal fragen, woran das denn liegt, dass sie das meinen, ne? Ja, Ihnen da den hallo Mund zu Leute. verbieten, das ist doch Ich bin ätzend. Nee, also. ja, du musst jetzt erstmal sagen, pünktlich Schönen 18 guten Uhr wie jeden Abend. Sonntag. Auch wir haben mit Sonntagabend, 18 Notfallprotokoll zu Uhr, die tun. Weltraumaffen sind da. Ja, was weiß ich denn, ob der Haupt jetzt ein Ja, Huso ist oder nicht? Das spät müsste über man die Leute mal immerhin. fragen, woran das denn liegt, dass sie das meinen, ne? Denen Ihnen da den hallo Mund zu Leute. verbieten, das ist doch Ich bin ätzend. Nee, also. ja, du musst jetzt erstmal sagen, pünktlich Schönen 18 guten Uhr wie jeden Abend. Sonntag. Auch wir haben mit Ja. Sonntagabend, 18 Protokoll Uhr, die zu Weltraumaffen tun. sind da. Was hast du denn, Kerl? Was weiß ich denn, ob Jungs. der Haupt jetzt ein Ja, Huso ist oder nicht? Das spät müsste über man die Leute mal immerhin. fragen, woran das denn liegt, dass sie das meinen, ne? So nervös. Ihnen da Ja, den hallo Mund zu Leute. verbieten, das ist doch Ich bin ja, ätzend. du musst jetzt erstmal sagen, pünktlich Schönen 18 guten Uhr wie jeden Abend. Sonntag. Auch wir haben mit Sonntagabend, 18 Uhr, die Protokoll. Ich Weltraumaffen kann sind auf da. Was jeden hast du denn, Fall Kerl? jetzt Was weiß ich denn, ob sonst der Haupt jetzt ein Huso ist wahrscheinlich oder ja, nicht? spät Das über müsste man die immerhin. Leute mal Wie fragen, woran das denn liegt, dass sie riskant das meinen, kann ne? auch für Oder Sie Ihnen denn da den Mund immerhin zu das verbieten, das ist doch letzte Gesicht ätzend. haben? Ja, du musst Hüftdurchdringung, jetzt erstmal Rückenmarks oder sagen, sowas. pünktlich Müsste 18 sagen, Uhr was wie du jeden meinst. Sonntag. Auch wir haben Meinst du, ja? Ja. Okay. Ja, streamsüchtig wäre das, ja. Einen doppelten Sound, einen doppelten Sound oder so. Einfach Echo, ja. Ich höre nichts, aber das Admin-Ding sagt Fehler, verwende eine Keyframe-Sequenz von 4 Sekunden oder weniger. Da Keyframes derzeit nicht oft genug gesendet werden, kommt es zu Zwischenspeicherungen. 8,3 Sekunden. Von 4 Sekunden oder weniger. Sagt. Es läuft schon wieder normal. Im Chat schreiben sie es schon wieder normal. Oh. Der ist der Ich Master muss. ins DDoS, ich sag's euch. Ja. Also ich kann den Artikel jetzt nur im Livestream sehen, aber okay. Merkel traut in der EU keiner mehr über den Weg. Ja, das war sicher ein Kommentar aus der Tagesschau. Ja, habe ich nicht mehr gefunden. Ja, Haben Sie den genau. rausgenommen oder was? Ist ja nur noch in der Archive zu finden. Und sie, warte, die bringen regierungskritische Dinge bei der Tagesschau. Heide Ja, Rappert. inklusive Rücktrittsforderung. Wow. Ja. Da hat jemand sein Rückgrat gefunden. Krass. Dass es sowas noch gibt bei den Öffis. Absolut. Ja, ich weiß auch nicht im Detail, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall auch, dass er weg haben vor allen Dingen. Und ja, gut, doch, dass ihr eben keiner mehr über den Weg traut, richtig. Sowieso. Und glaube ich, mit Wirtschaft auch was, ne? Auf jeden Fall sagt er, meldet er sich ja schon wieder mit den Keyframes. Die UdSSR unter Stalin. Ich habe mir gedacht, weil wir in den letzten Wochen so viel News haben von Hanau, von Corona, von Tralala, weil so viele Sachen passieren und einem das stetige Newsverfolgen manchmal müde wird, dass einfach ihr euch vielleicht eine Dokumentation über Gulags guttun würde, ein bisschen von den ganzen Events, ein bisschen Distanz zu erhalten. Ist zwar auch ein hartes Thema, ist aber ein wichtiges Ich habe Thema. mir das angeguckt. 3 Stunden, glaube ich, war das. Dreimal eine Stunde. Sehr interessant auf jeden Fall. Und bei mir ist so ein bisschen vor allem hängen geblieben, dass ich nicht verstanden habe, ob der Stalin jetzt ein Kommunist war oder nicht oder so. Aber auf jeden Fall war er eine ziemliche Rotte und dieser Gulag, der war ein ziemliches Vorbild für die KZs, würde ich sagen, nur dass er eben nicht so massenhaft die Leute umgelegt haben, ne? Und gemacht haben. Die Aber interessant, auf jeden Tötungsabsicht Fall, war, guter Tipp. Die Tötungsabsicht war halt bei den KZs viel höher. Also man hat da viel mehr drauf geachtet, dass Menschen sterben. Ja. Und bei den Gulags hattest du zwar auch manche Lager, die so ähnlich waren wie KZs, aber du hattest auch manche Lager, die relativ so in Anführungszeichen human waren. Worauf ich aber mit dem Gulag hinaus will, also manchmal kann man ja auch den News müde werden und im schlimmsten Fall passieren halt solche Dinge, wenn man nicht regelmäßig irgendwie beim Zeitgeist mitdenkt und mit dabei ist ein Stück weit. Und ich will euch damit nicht sozusagen einen Horrorschocker vorlegen, aber einfach, ja, die News, die sind zwar manchmal ermüdend, aber ihr müsst halt auch wissen, was passiert, weil sonst macht halt die Geschichte was mit euch. Und generell Gulags sind halt, ist ein gutes Thema. Sollte man wissen, sollte man kennen. Ja, erinnert mich ein bisschen an diesen Spruch von wegen, ich interessiere mich nicht für Politik. Und den Leuten sage ich dann immer, die Politik interessiert sich aber für dich. Ne? Mhm. Genau, und da gibt es auch noch ein gutes Buch, Gulag, A History of Soviet Camps von Anne Applebaum. Gibt es auch in deutscher Übersetzung. Also, ja, Politik interessiert sich immer für dich, egal was du machst. Am besten für dein Geld, am meisten für dein Geld. Der schwarze Schwan, die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. Auf dem Buchcover hat der Designer den Schwan pink gemacht, was ich furchtbar fand. Das US-Cover sieht viel besser aus. Aber auf jeden Fall ist es ein Buch von Nassim Nicholas Taleb, der sich damit Geld auseinandergesetzt hat, wie man sozusagen unvorgesehene Ereignisse besser vorhersehen kann, in Anführungszeichen. BZWR kommt zu dem Schluss in seiner Buchreihe, die Incerto heißt, also er hat mehrere Bücher zum selben Thema geschrieben, die aber alle lesenswert sind. Das ist aber ein guter Einstieg. Er kommt halt zu dem Ergebnis, dass du dich halt ein Stück weit dafür rüsten musst, dass halt unvorhergesehene Ereignisse passieren. Und gerade sowas wie eine Weltwirtschaftskrise, sowas wie eine Pandemie, sowas wie Flüchtlingskrise, das sind halt alles unvorhergesehene Ereignisse. Man tut zwar dazu neigen, im Nachhinein das alles zu rationalisieren, so, das hätte man vorhersehen können, aber nachher ist halt jeder ein General und vor der Schlacht ist halt keiner ein General. Und deswegen, wenn ihr euch mit unwahrscheinlichen Ereignissen beschäftigen wollt, die aber den meisten Eindruck in der Welt hinterlassen, ist Der schwarze Schwan, die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse, ein sehr gutes Buch, in die Thematik einzusteigen. Ich erinnere mich wieder an ein anderes Buch, Shock and Awe, also Schock und Stache oder so. Und das war dann allerdings, ging dann um singuläre Ereignisse, die gemacht waren von Politik. So was wie Terroranschläge zum Beispiel oder so, Geheimdienstoperationen. Und wichtig ist dabei noch zu unterscheiden zwischen wirklich unvorhersehbaren Sachen und Sachen, die einfach mit Ansage schiefgehen, sowas wie die amerikanische Hauskrise oder das, was wir jetzt sehen im Industriesektor, dass durch die Zulieferketten, die international verstrickt sind, durch das Just-in-Time-Industriefertigungsprinzip da Probleme entstehen. Ich meine, dass irgendwann mal irgendwas passiert, dass das nicht mehr so schnell passiert, das hätte man vorhersehen können? Oder meinst du, das würde sich schon als schwarzer Schwan eignen? Was meinst du, Ebel? Die Hauskrise war zu einem, ich kann verstehen, warum man das da einschränken will, war aber zum Teil auch ein schwarzer Schwan, weil da gab es eine französische Bank, die hat am einen Tag relativ viele CDFs verkauft und hätten die an dem Tag das nicht komplett gedumpt, sondern vielleicht auf 5 Tage gestrickt, würde das vielleicht heute noch brodeln. Also das kannst du schwer sagen, aber ich kann verstehen, dass du einhakst, weil bei manchen Entwicklungen, wenn man die sich nüchtern anguckt und auch die richtigen Infos hat, kann man einfach schon sagen mit Ansage, das wird schief gehen oder das ist nicht gut. Und aber der Taleb, der geht halt komplett auf die komplett unvorhergesehenen. Zum Beispiel Corona, könnte man jetzt auch sagen, ist unvorhergesehen. Auf der anderen Seite, in jedem Buch über Virologie, über Epidemien, sagen sie, dass es nicht eine Frage ist, ob sowas wieder auftritt, sondern nur wann und ob die Leute dann bereit sind. Also Sir. Das ist auf jeden Fall krass. Klingt zwar nach Aluhut, aber klingt auch krass. Aber es gab ja auch. Ja, vielleicht. Ja. Es gibt da ja auch ein Buch, das heißt The Titan, was sozusagen den Untergang von der Titanic hervorgesagt hat, wo es so ähnlich wie die Titanic nachher untergegangen ist, halt ein Roman spielt, der mit einem ähnlich großen Schiff auf dem Ozean halt ein Unglück erleidet. Und es Oder gibt wie? auch noch mal ein Buch, was den Zweiten Weltkrieg so vorhergesehen hat, war glaube ich 70 Jahre davor, wo es hieß, ah, eine schwarze Macht wird durch Europa brandschatzen, tralala. Also es gibt es immer wieder, dass halt Autoren das relativ gut treffen. Also die machen sich ja auch einen Kopf. Also. Ja, Covid-19. Was heißt das? Clinical Trial? Das heißt, eine Behandlungsmöglichkeit, oder was wir uns jetzt einsetzen, ja? Verstehe ich das richtig? Meine Quelle ist es nicht. Noch nicht. Es ist meine Oh, Mist, Quelle, dat. aber ich weiß immer noch nicht, ob man mich hört. Ich glaube, eben hat man mich nicht gehört, als ich was gesagt habe. Ja, ich, also, Ja, ich kann aber nur ob sagen, man was mich ich auch weiß über draußen den hört, Virus, ist die also. Frage. Nämlich, dass es der eine Virologe meinte, doch, dass es ungefähr so schlimm werden würde oder könnte sein, wie 1957 oder 1968. Und da sind jeweils 1 Million Menschen dran gestorben. Ja, hier geht es darum, dass es ein Anti-SARS-Medikament gibt, nämlich dieses Remdesivir. Und dass man jetzt versucht, halt mit Hilfe von dem Medikament praktisch das unter Kontrolle zu kriegen und die ersten klinischen Tests begonnen hat, ob es hilft und wie es hilft. Das war am Anfang letzter Woche, als es alles noch nicht so düster aussah, aber jetzt ist es halt ein bisschen was anderes. Ja. Ja. Ja, hier, das ist sehr gut. Covid-19. Klick auf Play. Über den Iran habe ich auch sehr viele Gerüchte gehört, die sind nicht alle aufklären. Ich hoffe, dass wir nicht wahr sind. Geleakte Audios von höheren Regierungsbeamten. Hier sieht man den Krankenschwester versucht, sich die gute Laune beizubehalten während der Katastrophe. Aber an sich, die Informationen, die aus der Gerüchteküche aus dem Iran stammen, die sind zurzeit echt furchtbar. Also da hoffe ich, also bitte nicht. Also. Jetzt auch, was den Virus angeht, oder wie? Ja, was den Virus angeht. Okay. Also das zum Teil halt ja, öffentliches Recht zusammenbricht und ganzen Krankenhäuser voll sind und die Leute auf den Straßen einfach so umkippen und noch ein paar andere Sachen, die ich hoffentlich bleiben die Gerüchteküche. Also. Ja, ich erinnere mich noch an den Tipp, dass man das mit den Masken nicht so machen sollte, unbedingt, um sich zu schützen oder so. Weil das sind doch keine Herde oder so, muss ich gesagt. Die Maske, die ist nur für 2 bis 3 Stunden gut und die hilft auch nur, wenn du selber infiziert bist, die Infektion weiter zu verbreiten. Aber richtig vorbeugend ist es nicht. Also, kann Ja, man auch vor allem, wenn mal. du die zu lange trägst und die zu feucht und zu warm gehalten wird, hast du halt ein super, super Klima für jede Bakterie, die in dich rein will. Und das ist halt, wenn dein Immunsystem sowieso angegriffen ist, keine gute Idee. Ja. Heilmeldung. Ja, hier entwickelt die Regierung ein Notfallkochbuch, wie man kochen kann ohne Strom. Und das kommt halt auch zur richtigen Zeit an die News. 14.02. Das ist jetzt schon 2 Wochen her. Ja, wieder Aber mit Gas. Was? ja, also die entwickeln gerade ein Kochbuch. Also Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BKK. Ja. So. Haben wir noch was Falls zu das tun? Kraftwerk Coronavirus bekommt, oder was? Ja, so in die Richtung. Also. Es ist einfach, man muss halt nur sehr langsam kochen. Nudeln dauern dann halt 2 bis 3 Tage. Muss man gut einweichen, ab und zu umrühren. Aber das Die geht wollen auch schon. einfach von dem Preppermarkt ein bisschen profitieren, glaube ich. Und die haben da ja auch noch einen Hund, der reicht ja auch noch für 1 Woche oder so Ja, genau. auf dem Foto. Ich meine, solche Ratgeber, dass die rausgebracht werden, ist ja Standard, dafür gibt es immer Budgets. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich eher relevant werden ab nächstem Jahr, wenn die größeren Miner vom Netz gehen. Wir dann vielleicht die ersten Brownouts und Rolling Blackouts bekommen in Deutschland. Das vielleicht Standard wird. Ne? Finde ich voll gut, dass das eventuell Standard wird. Standard ist super, ja. Ja, hier haben wir nochmal eine Geschichte, die auch so ein bisschen in die Richtung Dean Arcoons und Horrorgeschichte geht. Hier geht es um die Shincheonji Church of Jesus. Das scheint so eine, ja, so eine Freikirche zu sein in Korea. Und sehr viele Fälle sind mit Mitgliedern dieser Kirche verbunden. Und die anderen Kirchen in Südkorea sehen die eher so als Sekte bzw. als Kult. Und da gab es jetzt zwischendrin auch schon so Geschichten, wie die verbreiten das absichtlich, um halt irgendwie den jüngsten Tag herbeizuführen und solche Sachen. Habe ich eigentlich auch als Beispiel reingenommen, wie grotesk das Ganze langsam wird. Aber Ja, und vor allem. wenn man dann sieht, dass im Iran angeblich auch schon Leute ein Hospital angezündet haben, die das irgendwie mit Corona-Patienten gefüllt waren, dann läuft es einem kalten Rücken runter, wie dünn der Firnis der Zivilisation, wenn ich einen Augstein zitieren darf. Dann Das doch auf jeden nicht. Fall. Ja, sicher. Und vor allem hier mit Südkorea. Wir sind jetzt bei Südkorea bei 3736 Fällen. Und zum Beispiel tut jetzt aus Samsung und LG stehen die Werke still. Und du siehst auch schon auf der Karte, die China gezeigt hat, der CO2-Karte, Umweltverschmutzung, siehst du halt auch schon, wie die Industrie halt abnimmt in Südkorea. Und aktuell sieht es halt nicht danach aus, dass es halt erstmal besser wird, sondern sieht eher danach aus, dass es erstmal noch schlimmer wird. Also, ohne jetzt hier Fear-Mongering oder Doom-Mongering zu betreiben. Aber ja, die Raten und die Sprünge, die sind halt eher nicht so gut. Ich erinnere mich da an die Geschichte, als das war jetzt auch schon wieder über 10 Jahre her, als da in Südkorea diese Festplattenhersteller abgesoffen sind, falls sich da noch jemand dran erinnert und es monatelang irgendwie Festplatten dreimal so teuer waren wie normal, weil halt alle Festplattenhersteller inzwischen in Südkorea sind. Ich denke, ich hoffe, dass die Regierungen auch jetzt so ein bisschen verstehen, dass Globalismus halt eine fiese Falle sein kann. Und dass man sich doch vielleicht so ein bisschen an Industrie auch in einem Land wie Deutschland leisten sollte, um Basissachen herzustellen, Grundstoffe für Medikamente und ähnliches. Und das halt nicht alles den Chinesen überlassen, nur weil es da billiger ist. Wir sehen ja jetzt, wohin das führt. Oder wir werden es in den nächsten Wochen noch mal richtig deutlich zu spüren bekommen. Im Also. Chat fragte jemand nach einem Impfmittel und da hat der, glaube ich, der Virologe gesagt, das dauert noch ein locker ein Jahr. Also, ja, also, und ein Jahr ist höchst ambitioniert. Also. Und die Tatsache, dass es dann einen Impfstoff gibt, heißt auch nicht, dass wir die Kapazitäten haben, um ihn in der nötigen Menge zu produzieren. Vielleicht auch das nicht, ja. Und die Israelis behaupten ja, sie wären schneller. Angeblich gibt es ja so auch auf Twitter und was weiß ich, wo Israel sagt, das geht in 6 Monaten, aber das halte ich erstmal alles für Gerüchtekram. Realistisch PR. ist mehr Also als ein Jahr, auf jeden Fall. in meinen Augen ist es PR, damit da ein Firmenname in den Medien steht und du kostenlose Werbung bekommst. Aber wahrscheinlich oder realistisch ist es nach dem, was ich gelesen habe. Also nicht, also gar nicht. Also ein halbes Jahr utopisch. Also, weil du Ja, ich musst sehe ja das auch. auch als PR-Maßnahme. Es gibt eine Firma, die hat ein Das Antiviralmittel war ja so eine Aussage von dem hergestellt, Typen von der aber das Charité, ist kein Entschuldigung. Impfstoff. Das könnte in der Ja. Behandlung gut sein, aber es war eigentlich für HIV und Ebola gedacht und solche Sachen. Aber es scheint zu wirken. Oder Ist auch das ist. dieses Remdesivir, was wir im ersten Artikel hatten, oder was, Price? Nee, das war was anderes. In dem Artikel war ja, glaube ich, aus Kanada irgendwas und das war eine amerikanische Firma. Wie Okay. gesagt, die hatte seit längerem an einem Antiviralmittel gegen Ebola, HIV und andere solche Sachen geforscht und die meinten, dass es auch hier anwendbar wäre. Und das ist das Einzige, was ich weiß, was irgendwie ein bisschen Hand und Fuß hat. Ja, aber Aber das das ist ist ja kein auch, Impfstoff. aber das ist ja kein Impfstoff, sondern nur, wenn du es hast zum Behandeln. Das ist ja auch Genau, nochmal zum zwei Paar Eindämmen Stiefel. der Ausbreitung der viralen Symptome. Wie genau das funktioniert, ich habe es ja auch nicht studiert. Und hier haben wir die Novel Coronavirus Covid-19 Common Operational Picture Karte, die nicht ganz so aktuell ist. Also die sind immer ein bisschen langsam, zumindest am Wochenende mit Updaten. Da gibt es noch BNO-News, die sind ein bisschen schneller, aber zum Teil sind die Landesnews einfach auch so gestrickt, dass halt diese zentralen Stellen, die halt das erfassen, nicht immer unbedingt tagesaktuell sind. Also da kann es schon auch 12, 15 Stunden Verspätung geben. Also und auch sogar noch länger. Also deswegen die Karte hier, die ist wichtig, aber die ist mit Vorsicht zu genießen. Ja, die Todesrate ist schon ein bisschen höher, als wir so bisher gesagt haben, ne? 1%, hier steht schon 3,4. Du meinst Todesrate? Mhm. Ja, die ist hochgegangen. Also. Mhm. Ja, und also die Karte ist gut, findet ihr natürlich auch in den Quellen. Und hier BNO News, das ist das, was ich gefunden habe, was auch eigentlich relativ gut ist. Die sind relativ zackig mit Quelle liefern. Auf der anderen Karte, das kannst du zwar auch die Quelle sehen, aber hier hast du eine bessere Übersicht wie in der Karte. Also, wir sehen hier Germany mit 117, also können wir ja Wetten abschließen, wann es bei 1000 ist. Ich weiß nicht, nächste Woche, vorm Wochenende denke ich schon, aber ich weiß auch nicht. Also vielleicht kriegen es die Behörden hin, vielleicht auch nicht. Das ist sehr schwer vorherzusagen. Also, was sollen die hinkriegen? Wie sollen sie das groß hinkriegen? Da wir ja gerade auch die Karte hatten, Afrika war ja nicht so prominent vertreten. Es ist ja ein bisschen seltsam, weil gerade China und Afrika extremen Bevölkerungsaustausch haben, vor allem von chinesischer Seite her natürlich. Aber vielleicht wird da auch einfach nicht drüber berichtet. In Deutschland sind auch reisefreudig, hatten sie ja gesagt. Ja, das stimmt. Naja, hier, es gibt ja den einen Fall. Und in der Tschechei ist jetzt auch der erste Fall. Die waren nach Italien oder nach Deutschland gereist. Schweden war ein Fall, der nach Deutschland gereist ist. Also, und auch nochmal zu Afrika. Da hatte ich erst eine News, einen Augenblick. Wo war's? Ägypten, Ägypten, Nigeria und Algerien stehen hier jeweils mit einem Fall auf der Liste. Sind Touristen. Jetzt habe ich's. Later we discovered that we don't have the kids, as she said. We have kids for only 95 people in Rwanda and not 3,500. I asked her about this and she started giving excuses in a long story. You leaders, you cannot even speak the truth. How do you expect to solve problems? President Kagame said. Und ja, das war halt in Rwanda mit 10 Millionen Einwohnern. Also wenn du dann für 10 Millionen 95 Testkits hast, ist eher nicht so gut. Aber dann sind die Fälle auch niedrig. Also ja. Ja, ich wüsste gar nicht, wie man das davon abhalten sollte, dass sich das irgendwie ausbreitet. Ich habe gelesen, dass es 1 Milliarde Flüge gibt pro Jahr weltweit. Und das alleine ist ja schon so, ist immer ausbreiten irgendwie. Also aktuell sieht's, also zumindest von meiner Warte ist es so aus, als ob sie es nicht wirklich unter Kontrolle bekommen werden. Aber ich weiß, das kann sich in 3 Tagen halt auch wieder ändern. Also wie gesagt, ist das ein schwarzer Schwan. Ja, sie warten ja auf die warmen Tage wohl, ne? Dass es schneller abstirbt oder so. Ja, aber da haben sie auch schon Infektionen in Gebieten, die warm sind. Die Hypothese ist wahrscheinlich schon gefallen. Also hatte ich gelesen. Ja, okay. Und hier nochmal zum Gegenüberstellen, der Global HIV AIDS Epidemic. Wir haben 1,6 Millionen Infektionen von 15 und älter, 160.000 Infektionen zwischen 0 und 14. Und insgesamt haben wir halt, also das sind neue Infektionen und insgesamt haben wir 37,9 Millionen Menschen um den Erdball herum, die halt HIV haben in 2018. Also es sind auch schon wieder ältere Zahlen. Und ja, ein gutes Buch auch dazu zur AIDS-Epidemie and the Band Played on Politics, People and the AIDS Epidemic, was sehr detailreich ist, also oft auch Einzelschicksale beschreibt. Und Buch hat 630 Seiten, wenn ihr euch da ein bisschen informieren wollt, gibt halt auch einen Ausblick zur Corona ein bisschen. Also Man kann es jetzt nicht super vergleichen, aber wenn ihr ein Buch über AIDS kennt, dann wisst ihr auch schon mal ein bisschen mehr über Corona. Also. Ja. Ja, soll ja eben auch zum Beispiel rechtswandlungsfähig sein, ne? Das Coronavirus. How hackers and spies could sabotage the coronavirus fight. Da geht es darum, dass jetzt natürlich für Opportunisten eine gute Zeit ist, Desinformationskampagnen zu betreiben, andere Staaten zu erpressen, Druck aufzubauen. Und ja, that vulnerability should be deeply concerning. Governments intelligence agency have long had an interest in manipulating health information, both in their countries and abroad. They might do so to prevent mass panic, avert damage to the economies and avoid public discontent. If officials made grave mistakes in containing an outbreak, for example. Also da wird halt davor gewarnt, dass es halt für viele Staaten einen Anreiz gibt, nicht unbedingt ehrlich zu kommunizieren, wie hoch die Fälle sind oder wie hoch der Schaden ist oder wie die Zustände im Land sind. Outside our border states might use this information to undermine their adversaries or disrupt an alliance between other nations. It's a sudden epidemic when countries struggle to manage not just the outbreak, but social, economic and political fallout is especially tempting to interfere. Also das heißt so, 4D-Hybrid-Kriegsführung ist halt jetzt gerade sehr hoch gefragt. Deswegen, wenn ihr im Internet, wenn ihr euch informiert, ist es halt auch schwer, die Information richtig zu verifizieren. Da müsst ihr halt auch scharf nachdenken, wenn ihr eine Info vor euch habt, genauso wie bei uns selber hier bei NAFN, wie könnt ihr das verifizieren? Also wir geben uns hier die größte Mühe, dass die Daten alle stimmen, aber wir sind halt auch nur Menschen. Und wenn wir eine Falschinfo, hatten wir auch schon das ein oder andere Mal, dass wir sogar einen Satireartikel aufgenommen haben. Hatten wir, glaube ich, schon zweimal in den 4 Jahren, die wir jetzt senden. Deswegen da immer ein bisschen auf der Hut sein. Also nur weil es sich narrativ gut anhört, muss es nicht unbedingt wahr sein. Als Beispiel nimmt der Artikel, bei der AIDS-Epidemie hat der sowjetische Geheimdienst eine Kampagne gefahren, die in Indien stattgefunden hat, wo man immer wieder erwähnt hat, dass HIV eine Biowaffe von den Amerikanern ist, um die Afroamerikaner zu töten. Und 20 Jahre später, nach der originalen sowjetischen Desinformationskampagne, hat 2005 eine Umfrage ergeben, dass 48% der Afroamerikaner geglaubt hat, dass HIV eben aus einem Biowaffenlabor kommt. Und 15 haben gedacht, dass es ein aktives Mittel zum Genozid von Schwarzen ist. Also 20 Jahre nach der Kampagne. Und die haben, die haben nicht so viele erfolgreiche Kampagnen gehabt, aber das war eine von den erfolgreichsten Desinformationskampagnen. Und damit können wir jetzt halt auch rechnen. Also. Und davor warnt halt der Artikel. Coronavirus, das Ende der Globalisierung. Der Artikel malt ein bisschen Hyperbol an die Wand. Also er geht davon aus, dass es zu einer Deglobalisierung kommt, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das ist schwer abzuschätzen, ob das dann wirklich umgesetzt wird, wenn sich die Lage beruhigt hat. Aber der Artikel geht halt ganz gut drauf ein, dass eben in China steht für 18% der globalen Wirtschaftsleistung, knapp 50% des Wachstums in den letzten Jahren. Und in China sind fast 800 Millionen Menschen, 760 um genau zu sein, unter Quarantäne. Man sieht auf Satellitenaufnahmen, dass eben die Umweltverschmutzung halt stark abnimmt und Aufträge brechen ein, Autoverkäufe sind, glaube ich, um über 90% eingebrochen und das ist eher ungut. Und seit Januar wurden global über 200.000 Flüge gestrichen, hunderte von Containerschiffen liegen auf Anker. In Japan, zweitgrößte Volkswirtschaft Asien, bleibt die Schulen bis Ende März geschlossen. Korea, drittgrößte Volkswirtschaft Asiens, stehen bei zahlreichen Firmen die Bänder still. Und die Anzahl der Infizierten steigt dann. Und das nächste Punkt ist der Teil aus Italien, der infiziert ist, also wo die stärksten Fälle auftreten, ist halt die Lombardei und ist die wirtschaftlich stärkste Region in Italien. Sie stellt etwa ein Fünftel der Wirtschaftskraft, um die Bedeutung der Lombardei für Deutschland zu veranschaulichen. Das Handelsvolumen Deutschlands mit der Lombardei ist beinahe so groß wie das mit der wirtschaftlichen Großmacht Japan. für die sich bereits in einer erheblichen Rezession befindende norditalienische Industrie ist das Coronavirus katastrophal. Das heißt, größte Wirtschaft in Asien, China, nächstgrößte Japan, dann Südkorea, Italien und wir haben ja jetzt auch den Ausbruch. Das sieht eher nach wirtschaftlichen Abschwung aus, können sich aber tagesaktuell ändern. Also damit dann sich konsolidiert und Großfirmen können zuschlagen oder so wieder. Das Problem sind da eben die grenzüberschreitenden Warenströme für den Fertigungsprozess. Gerade mit Norditalien ist ja unsere Maschinenbauindustrie sehr eng verwoben, genauso wie auf italienischer Seite, dass die Zulieferer einfach die Waren sich zeitnah schicken können, dass keine Lager vorgehalten werden müssen und so weiter. Noch viel mehr sind die auf Just-in-Time angewiesen, als wenn wir irgendwelche Teile aus China oder Japan importieren für den Fertigungsprozess. Deswegen ist das schon wirklich sehr hart. Ja, also, und es gab ja auch eine Korrektur an den Börsen. Bis jetzt kann man das eine Korrektur nennen, weil es bis jetzt so um die 15% sind seit Montag. Mal gucken, wie weit es nach unten rauscht. Bis jetzt ist es noch eine Korrektur, noch nicht eine handfeste Krise, weil die Märkte waren ja überhitzt. Ja, das stimmt auch. Wir hatten Höchststände von Aktienmärkten. Also wenn es da 15% runter rauscht, ist es zwar natürlich kein guter Trend, aber wir hatten halt auch Höchststände von Aktien. Also das darf man auch nicht vergessen. Also ja. Wenn es nochmal 15% runter geht, dann sieht es schon wieder anders aus. Ja, ja. Bis jetzt sind wir dabei, dass wir die Börsenwerte der letzten 1 bis 3 Jahre vernichtet haben, also die Kursgewinne. Und Etwa vom Einschlag her so an der Börse letzte Woche war das, wie die Dotcom-Blase, als er geplatzt ist. Und so. Ja, als Resident Marx-Affe muss ich aber auch einwerfen. Da sieht man auch, dass der Kapitalismus halt sich auch in eine falsche Richtung entwickelt hat, in diese komplette Abhängigkeit von solchen Sachen wie der Börse und dieser ganzen Spekulation. Aber ich habe die ganze letzte Woche über Geld verdient. Ja, aber ist es richtig, ist es moralisch richtig, daran Geld zu verdienen? Warum geben wir Leuten überhaupt die Möglichkeit, an solchen amoralischen Sachen Geld zu verdienen? Weil am Ende gibt es ja auch Opfer. Das mit dem Geldverdienen ist halt wirklich so eine Sache. Ja, weil wenn man sich anschaut, wer da Kursverluste und Kursgewinne eingestrichen hat, es gibt halt nicht irgendwelche Krisengewinnler, die man so vermuten würde, irgendwelche Hersteller von Sanitätsmitteln oder sonst irgendwas. Wenn man jetzt mal die TeamView AG außen vor nimmt, das ist eine der wenigen Firmen, die in der letzten Woche einen Gewinn einstreichen konnte. Die machen halt Remote Desktop als Homeoffice Sachen. Why the West is about to fail the coronavirus test. The crisis has become as great as a strain on the country's political leadership as it has on its medical workers. Stunningly, the system itself has acknowledged this with the official account of one meeting led by Xi said the coronavirus is a major test for China's system and capacity for governments. Das kann, also es ist halt ein Pressure Point, also ein Druckpunkt, der auf die Gesellschaften eben einen erheblichen Druck ausübt und es ist ein Test für das chinesische System. Also ich habe schon Kommentare gesehen, ja, das wird das Ende vom Kommunismus in China sein, wo ich mir jetzt auch denke, weiß ich nicht so. Wo ich mir denke, welcher Kommunismus in China? Ja, das ist das nächste Ding, die haben Staatskapitalismus oder autoritären Kapitalismus. Staatskapitalismus, aber halt keinen richtigen, also schon lange keinen klassischen Kommunismus, wie man nennen würde. Und but with global health specialists cautioning the current outbreak may not wane like the regular flu with the arrival of spring, and one epidemiologist at Harvard University even estimating a pandemic infecting 40-70% of the world, countries everywhere, including democracies, will be tested and judged and how they respond and how they treat people. Die 40-70% habe ich auch gesehen von dem Harvard-Heini. Also den Tweet, da wusste ich halt nicht, was soll ich damit anfangen, wie kann ich das einordnen? Und als ich das halt in der Foreign Policy gesehen habe, dachte ich mir, gut, allzu viel schnöseliger und seriöser wie Foreign Policy wird es halt jetzt auch nicht mehr. Und wenn die das auch übernehmen, dann ist halt nicht so gut. Wäre mir lieber, hätten sie es ignoriert. Also, nee, nicht. Also ich würde ja gerne informiert sein, aber das war halt am Montag. Und auf den Artikel hin habe ich halt auch angefangen, an der Börse zu shorten. Also, ja. Der Artikel geht noch weiter, dass eben ja, Menschenrechte mit Füßen getreten werden, um den Virus halt im halt unter Kontrolle zu bekommen und dass das halt ein Test für die verschiedenen Staaten ist. Und hier hatten wir einen Tweet, Coronavirus infiziert, 0,0012% der Erdbevölkerung, 0,00015 in Europa, 0,00062 in Deutschland, Todesfälle weltweit 0,0000057 der Erdbevölkerung. Ich möchte ja die Panikmache nicht erleben, wenn einmal eine objektiv merkbare Weltkrise ansteht. Der Tweet, der wird halt nicht so gut alt werden, weil 760 Millionen Menschen in Quarantäne, schlechteste Woche der Wirtschaftszeit. Also vergleichbar mit der Dotcom-Bubble ist halt, selbst wenn es alles nur Panik ist, ist ja die Panik real. Also zum Beispiel war ja bei der Love Parade in 2010 in Duisburg, war es ja auch so, dass du da in der Menge nicht einfach aufgestanden bist, geschrien hast, hey, eine Massenpanik ist irrational. Das sind 21 Menschen gestorben, 500 wurden verletzt. Selbst wenn es nur Panikmache ist, merken wir es halt schon an den Märkten. Also da ist ein bisschen dieses notorische Ruhigbleiben, naja. Da ist auch eine Schriftrolle aus dem 11. Jahrhundert aufgetaucht. Die hat die gleiche Inhalt, nur steht da halt nicht Coronavirus, sondern Pest. Ja, am Anfang ist es halt immer ein bisschen, also wir befinden, es ist einfach Blödsinn, sowas zu posten im Endeffekt. Da würde ich erstmal abwarten und schauen, wie sich das entwickelt. Und am Ende kann ich immer noch einen Schlaumeier machen und sagen, ich habe es euch doch gesagt, aber. Ja, ich habe mich auch zurückgehalten. Ich meine, im Internet gab es ja auch schon Ecken, die haben schon am 10. Januar schon von Weltkrise geredet und so. Also ich denke, die Menschen heute sind psychisch weniger belastbar, dass sie sogleich in Sorge fallen. Die Menschheit stehe am Abgrund ihrer Existenz, macht eure Köpfe frei und genießt das Leben. Ja. Ja. Ja. Okay. Ich habe zwei Bekannte, die Coronavirus haben, aber die habe ich länger nicht gesehen. Also. Da hast du aber Glück gehabt. Ja. Wir haben ja auch den ersten Fall in der Stadt. Leere Regale sind gerade nichts Neues. Was gekauft wird, ist aber seltsam. Metro, No-Name-Pasta, fertige Pastasauce, Mikrowellenreis, leer. Frischware, aus der man künstlichen, besseren Vorrat kochen könnte, ist wie immer vorhanden. Menschen sind komisch. Ich fand es auch zum Teil lustig, was die Leute eingekauft haben. Also bei mir im Dorf war auch verschiedene Bereiche im Supermarkt war leer, darunter das Chipsfach, wo ich mir denke, ja, gut, kauf mal 30 Tüten Chips ein. Wird schon. Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe es ja vorhin, wir hatten ja ein bisschen Zeit, um uns vorher zu unterhalten. Da habe ich erzählt, dass ich einkaufen war gestern. Und beim Lidl haben die Leute bis hinten wieder gestanden und es waren Regale leer und so. Und ich bin halt über die Straße gegangen, also literally über den Fußgängerüberweg. Und dann ist da ein Rewe und da war gar nichts los. Es waren, bei den Dosen war es ein bisschen gerupft, bei den Nudeln war es ein bisschen gerupft, aber es war noch alles da. Und ich hatte einen an der Kasse vor mir, im Gegensatz zu ungefähr 3000 Leuten mit je zwei oder drei Einkaufswagen beim Lidl. Du hast wie alle anderen auch viel weniger Geld ausgegeben, wahrscheinlich dann beim Rewe. Ich hatte einfach, also ich habe dann halt die Mehrkosten sozusagen gegenüber dem Lidl in Kauf genommen, weil ich keinen Bock hatte, einfach dafür eine halbe Stunde mit kreischenden Leuten irgendwie in der Schlange zu stehen. Da bin ich dann bereit, ein paar Pfennige mehr zu zahlen, weil meine arme Zeit kriege ich nicht zurück, die ich da warte. Ja, das hat jemand retweetet hier mit der Überschrift, ob man euch ins Gehirn geschissen hat, habe ich gefragt und das fand ich sehr treffend. Auch hier wird inzwischen reihenweise Desinfektionsmittel aus oft öffentlich zugänglichen Spendern geklaut. Hört damit auf, das ist nicht nur strafbar, sondern gefährdet die Patientenversorgung, weil sich Ärzte und Pfleger die Hände nicht mehr desinfizieren können. Sowas. Also, klauen, das ist schon ein bisschen hart. Ich muss dann immer an die alten Filme denken, wo es hieß, was weiß ich, in Earthquake oder so, Plünderer werden erschossen. Ja. Also, wer meint, er muss sich an so bei sowas noch so, also den sollte man hart bestrafen, meiner Meinung nach. Ja. Also. Das Wasser ist wirklich schottig. Um das ordentlich zu kommentieren, da würde die Community-Richtlinie greifen von YouTube. Deswegen bin ich da lieber ruhig. Aber macht mich sehr wütend. Also. Ja, und haben wir, hier haben wir einen Artikel aus der Reihe von Deutschland lernen, heißt Siegen lernen. Immer mehr afrikanische Länder haben Gesetze gegen Hass im Internet. In der Praxis führen die Regeln häufig zur Zensur. Ausgerechnet ein deutsches Gesetz dient den Regierungen in Afrika als Vorbild. Das muss aber auch. Super, ne? Also hätte keiner drauf kommen können. Jetzt die gehen, ne? Äthiopien. Haftungsverschiebung. Ja. In Äthiopien sagen die Leute halt, die Opposition soll mundtot gemacht werden. Ja. Hier haben wir eine schöne Karte. Freiheit im Netz herrscht in Südafrika, also im Mainland. Ich glaube, diese zwei Flecken hier sind Homelands. Partly free ist es in den gelben Ländern und not free ist es hier Ägypten. Was ist da drunter? Sudan. Und ich glaube, das ist dann Kenia hier oder sowas. Das ist der große Fleck, der da noch ist. Ja. Von Nigeria hatten sie doch geschrieben, was mit Knaststrafen oder Todesstrafen sind, war das nicht so? Ja gut, das, ich glaube, ich bin in afrikanischer Nigeria, ich mein, könnte den, hier links unten das, hier das, oder? Könnte Nigeria sein, ich bin aber nicht 100% sicher. Ich bin auch nicht 100% sicher. Ja, das... Nee, das hatte ich nur, meine ich, hätte ich auch in dem Artikel oder woanders gelesen, dass sie harsche Strafen dafür im Auge haben. Mhm. Es sei vor allem bemerkenswert, dass die kenianischen Regeln so zeitnah kurz nach der Vorstellung des deutschen Gesetzes erlassen worden seien und praktisch die gleichen Instrumente und Maßnahmen zur Regulierung von Social-Media-Plattformen aufwiesen. Hm. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ach ja, hier ist es nochmal. Entwicklungshilfe, ne? Das ist eine Form von Entwicklungshilfe, denen dahin zu gehen, denen dann, was weiß ich, die Verwaltung aufzubauen und solche Regeln eben. Und hier ist auch das mit Nigeria, was du gemeint hast. Eine der Gesetzesvorlagen in Nigeria geht noch weiter. Sollte es Realität werden, droht für den Tatbestand der Hassrede im Internet künftig schlimmstenfalls die Todesstrafe. Ja, spitze, ne? Die Todesstrafe für Hassrede. Weil einer den Hopp den Huso genannt hat. Ja, oder weil... Ja. Das ist echt unsagbar. Man muss das halt nur kombinieren mit unseren Verschärfungen. Jetzt mit dieser unsagbaren 5 Jahre für die Diffamierung eines Politikers, die sie jetzt durchdrücken wollen, können wir froh sein, dass wir hier nicht in Nigeria sind. Ne? Oh, Diffamierung, ey. Die diffamieren sich doch selber zu Genüge. Also. Das war eine Diffamierung, Mammon. Ja, sicher. Oh ja, Twitter und das Point-Based System. Oh, Twitter. Oh, das Blockwart-System, meinst du? Twitter möchte sowas wie Fact-Checker einführen. So dass unter deinem Tweet zum Coronavirus dann vielleicht irgendwie steht, das ist keine gesicherte News oder das ist Fake News oder irgend sowas. Und dabei möchte man natürlich kein Geld ausgeben, sondern man möchte am liebsten die User selber überzeugen, das doch für Twitter zu machen. Und man denkt da an ein Programm mit Punkten, wo es dann Abzeichen gibt für die Leute, die schön viel Fake News und Hass melden. Jegliche irgendwie Ähnlichkeiten zu autoritären Systemen, wo man dann zum Oberst der Staatssicherheit werden konnte oder so, sind natürlich sicherlich nur zufällig. Und ich denke nicht, dass das irgendeine Auswirkung auf die freie Rede haben wird. Hier haben wir dann so Bernie Sanders sagt irgendwas und darunter steht dann harmfully misleading. Twitter Community Reports have identified this tweet as violating the community policy on harmfully misleading information. This tweet's visibility will be reduced. Und da unten drunter hast du dann Top Reporters. Ja? Das sind die Besten von den ganzen, die Besten der Besten, die hier gegen Falschinformationen kämpfen. Ich freue mich schon drauf. Erinnert ihr euch noch an das YouTube-Video-System? Ja, genau, da müsst ihr dran denken, dass das so ähnlich funktioniert. Ne? Genau die gleiche Sache gewesen, ja. Ja, nur da ist doch nie wirklich was draus geworden, oder? Doch, das machen wegen die. Dem Aufschrei. Es gibt Leute, die machen da die Heroes, das weiß man nicht so genau, das sieht man ja von außen nicht. Ja gut, und ich meine, auf Twitter haben wir ja schon die Meldemuschis in Deutschland. Ich hatte mal einen erwischt, deswegen weiß ich das. Die zum Beispiel diese Woche den Thomas Nye von der Piratenpartei haben sperren lassen, weil er irgendwann mal einen Tweet über Teeren und Federn abgesetzt hat. Und das war wohl auch so, dass die sich dann alle üblichen Verdächtigen genommen haben, die sie gerne sowieso loswerden wollen, und da geguckt haben, ob jemand was über Teeren und Federn geschrieben hat, weil sie einen neuen Hebel gefunden hatten. Das, also in Deutschland, glaube ich, würde das funktionieren mit den, Spitzeln. Ja. Also, und hier unten ist nochmal eine Correction. Also es hieß erst, die sollen Anfang März rauskommen. Anscheinend sagt aber Twitter, das stimmt nicht. Es gibt noch keinen Rollout-Termin für diesen Blödsinn. Ja. Soziale Medien. Facebook veröffentlicht riesigen Datensatz für Demokratieforscher Sternchen in. Ja, damit jetzt die ganzen Far-Right-Forscher anfangen können. Twitter zu beraten, wie man besser alles, was Far-Right und konservativ ist, besser zu zensieren, haben sie ein Exabyte zur Forschung zur Verfügung gestellt. Also ich würde mich wundern, wenn da irgendwas anderes rauskommt, wie mehr Zensur. Vielleicht bin ich da mittlerweile auch abgebrüht oder sehe es ein bisschen schwarz, aber... Ein Exabyte ist ja auch schon ganz mehr. Aber mit Informationen zu 38 Millionen URLs, die von Nutzerinnen zwischen Januar 2017 und Juli 2019 öffentlich mindestens 100 Mal geteilt wurden. Oh. Aha. Oh, schon häufig. Das ist aber auch... Das sind praktisch nur Promis, oder was? Nee, ich denke, es geht einfach darum, was für Nachrichten verteilen sich und wie verteilen sich die, oder? Ich könnte... Oh. Ich habe den Artikel nicht gelesen, also war nicht von mir, deswegen... Ja, allzu viel mehr ist da auch nicht dran. Also die werden halt Forscher, IISD, Global etc., also so die üblichen Verdächtigen werden da halt dann mit den Daten rumhantieren. Also. Ja, allein, dass es auf Bell Tower als Nachricht erscheint, zeigt ja schon, welches Publikum da irgendwie angesprochen werden soll. Ja, welche Erkenntnisse gewonnen werden sollen vielleicht auch. Lass ich sie da oder scroll ich sie weg? Lass ich sie da oder scroll ich sie weg? Ich scroll sie weg. Das kam doch, wann kam das denn raus? Nach Hanau oder was? Mit den, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hatte ich doch spontan dazu gesagt, dass ich mich frage, warum das nicht in der Kritik ist, ne? Anstatt in der Warteschleife. Diese komische Demokratieförderung. Weil verhindert das irgendwie auch nichts, ne? Nehme ich mal an. Kann man ja das auch nicht nachweisen. Ich weiß gar nicht, das soll jetzt aber auch evaluiert werden, habe ich gehört. Also dieses Demokratiefördergesetz wollen sie eigentlich schon lange machen. Das gibt es noch nicht. Das wollen sie schon lange machen. Und was das im Klartext bedeutet, ist, dass sie ihre Förderungen, die sie bei Demokratie leben, immer nur von einem Jahr zum nächsten Jahr machen müssen. Dass sie das dann dauerhaft machen können. Und der Clou bei dieser Geschichte jetzt war eigentlich der letzte Absatz in diesem Bereich, wo dann irgendwie steht, dass der Seehofer da auch dafür ist. Und ja. Das ist wegen der Heimat wahrscheinlich. Ja, auch aber hier steht ja auch, wenn Seehofer auch dafür ist, CDU und CSU-Fraktionen lehnen das ab. Demokratie kann nicht per Gesetz verordnet werden, hat die Frau Schön gesagt. Da hat sie auch recht. Ja, es ist ja auch mehr so ein Training oder Lernen oder, ne? Nee, das ist einfach eine scheiß Arbeitsbeschaffungs- und Alimentierungsmaßnahme für ein gewisses Klientel. Die sollen sich mal was Neues einfallen lassen dafür ihre Tätigkeit. Ein neues Schlagwort. Das soll eigentlich, das im Endeffekt bedeutet das nur, dass es bei den NGOs dann endlich unbefristete Verträge geben kann. Weil die sicher sein können, dass sie auch nächstes Jahr die gleiche oder mehr Kohle kriegen. Wie das Internet rechtsextreme Terroristen fördert. Das ist auch ein guter Artikel von der Studie, die wir letzte Woche vorgestellt haben vom ISD Global. Da ist 1:1. Anführungszeichen Studie. Da ist 1:1 deren Narrativ, wird hier wiedergegeben, wo ich mich auch frage, Journalist, kennst du da irgendjemanden? Also weißt du, wo der Artikel so riecht, dass du förmlich eine Hintergrundverbindung erfühlen kannst, wenn du den Artikel liest, weil ich habe auch die Studie gelesen. Vielleicht werde ich auch nur paranoid. Nein, Quatsch. Aber Je nach Plattform gibt es spezielle Faktoren, die eine Radikalisierung begünstigen, beschreibt die Stiftung in ihrer Studie. Auch wenn zum Beispiel YouTube inzwischen seinen Algorithmus abschwächt, tendieren diese dazu, über die Autoplay-Funktion immer drastische Videos vorzuschlagen. Das ist auch ein Talking Point, der auch schon eine ganze Weile rumgeistert, der aber auch schon lange entkräftet worden ist, wo ich mich frage, ja Leute, was wollt ihr eigentlich? Also ich habe aktuell vor immer Videos vorgeschlagen, die ich schon geguckt habe. Finde ich total unmöglich. Mir wird immer Mainstream-Garbage vorgeschlagen, aber da gibt es mittlerweile auch eine App, die Mainstream-YouTube, dass du, stimmt, die, ja, ich auch, dass ja, du Mainstream-News aktiv ausschließen kannst, ja, weil du gehst selten zu YouTube, damit du die Mainstream-Kacke, die im Fernsehen läuft, nochmal angucken kannst. Also, PsychoDad69 fragt im Chat die einzig wichtige Frage, warum haben wir keine Terror-Taste auf unseren Keyboards? Ich finde das... Was würde denn dann passieren mit der Terror-Taste? Nee, damit könntest du viel besser Fake News und Beleidigungen und Harassment verschicken als mit einer Enter-Taste, oder? Das ist ja viel besser. Zum selben Ergebnis kam die AA-Stiftung mit Sitz in Berlin, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzt. Nach einem zweijährigen Monitoring von sozialen Medien erklärt Studienleitung Miro Dietrich, über ein eng vernetztes Netz von Angeboten werden unterschiedliche Zielgruppen angesprochen und in eine alternative Online-Welt gezogen. Heiderer. Ja, das ist Miro Dietrich, einer der Autoren des letzte Woche besprochenen Artikels über Gamergate auf der Antifa-News-Seite, ne? Nur zum Einordnen. Telepolis. Das ist aber eine seltsame kommunistische Flagge. Ja. Und hier gibt es halt auch wieder den ISD, die Studie, die wir letzte Woche vorgestellt haben. Der Artikel geht halt drauf ein, wo ich mir auch schon wieder denke, warum berichtet ihr alle so über den ISD? Ist der wirklich so gut? Kennt ihr die Leute? Seid ihr vernetzt? Wie funktioniert das? Wie verlaufen die Informationen? Ich bin da einfach irgendwie so... Ja, interessiert daran. Ich sehe das. 10 News und ein paar Pressemitteilungen, die man so reinkriegt am Tag, und dann sucht sich jeder was Schönes aus und schreibt darüber ab. Ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es organisch ist. Aber das ist nur meine Vermutung. Also. Ja, aber man muss jetzt nicht unbedingt eine organisierte Struktur dahinter vermuten. Man könnte auch einfach denken, dass die Journalisten dieses Thema sowieso schon hypen und für jeden Brocken dankbar sind, mit dem sie es ja weiter hypen können. Individuelle Interesse. Ja. Easy. Ah, Frankreich hat gerade durchgegeben, 30 neue Fälle auf 130 hoch, sind nur 33% Steigerung in einem Tag. Sehr gut. Corona. Solidaritätsbaguette mit Camembert morgen. Die Netzpolitik hat sich an den Typen gewendet, der solche komischen Audiodateien veröffentlicht hat, ich meine auf YouTube, die ja so eine Verschwörungstheorie über Hanau dann beinhalteten. Dass das irgendwie ganz andere Leute gewesen wären, vielleicht ein Bandenkrieg oder sowas. Ja, den angerufen und gefragt, wie er das empfindet. Dass er ja die Leute da sozusagen in die Irre leitet, ob er das nicht ein bisschen blöde findet sozusagen. Und ja, er meinte, nur die Informationen müssten schon veröffentlicht werden. Und ja, kann ja sein, dass das ein bisschen unseriös wirkt. Dann hat er am Ende den Titel wohl noch ein bisschen geändert. Und das war's, hat dann gesagt, nee, interessiert mich eigentlich nicht, eure Kritik. Schon hart, aber ja, bei der Klickanzahl vielleicht auch nachvollziehbar, war immer eine halbe Million Aufrufe gehabt, das Ding. Aber ich habe mir das angehört, ich fand das auch total unglaublich, so von vornherein schon. Also, war das also diese Geschichte von Leuten, die mehrere Täter gesehen haben wollen, statt einem und so? Ja, ja, und dann war einer irgendwie, der war noch am Heulen oder so, sein Onkel wäre da irgendwie erschossen worden, so Zeug. Also, fand ich wirklich ein bisschen überdreht von der Performance her sozusagen. Für mich kam das irgendwie so vor wie so eine Laienspielgruppe, die sich was überlegt haben. Oder was weiß ich, der örtliche Nazi-Club, die sich gedacht haben, wir drehen die Geschichte jetzt mal um oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Ne? Also glaubwürdig fand ich es jedenfalls nicht. Ja. Der Artikel ist mittlerweile leider Zeit plus. Ich hätte es nie tun dürfen. Im Fall Lübcke hieß es jetzt, dass der Schuss sich gelöst hätte. Also ursprüngliches Geständnis wird widerrufen, wird jetzt anders behauptet. Der Kumpel von ihm soll noch mit dabei gewesen sein und der Schuss hätte sich versehentlich gelöst. Zum Schießen muss man die Waffe heutzutage immer noch entsichern, oder? Okay, viel mehr Fragen möchte ich zu der Aussage auch gar nicht stellen. Ja, ist wahrscheinlich Verteidigungsstrategie oder so. Also, ja. Schon wirklich. Okay. AfD-Landtagsvizepräsident verhindert Debatte über Rechtsterror im Parlament. Wer hat das mitgebracht? Ja, das war von mir. Naja, ah, lass ich lesen, ist zu Und klein. zwar, ja, da in diesem, das ist Brandenburg, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Da haben sie jemanden von der AfD zum Landtagsvizepräsidenten gewählt, wohl auch nicht mit vielen Stimmen, schon vor einer Weile halt. Und jetzt ging ja halt diese großen Hanau-Debatten rum im Landtag. Bei mir in Niedersachsen gab es auch eine. Und da in Brandenburg hat der Vizepräsident, der da gerade die Versammlung geleitet hat, den Landtagssitzung, der hat das, die wollten so einen Dringlichkeitsantrag machen, dass sie das da beraten irgendwie. Und er hat gesagt, nee, das hat keinen Bezug zur Landespolitik. Und hat das quasi unterbunden, dass sie sich darüber unterhalten. Und das soll jetzt vor Gericht irgendwie geklärt werden, ob das okay war oder ob das nicht okay ist, weil sie natürlich da gerne, ja, gerne drüber sich aufregen wollten, natürlich, was da in Hanau irgendwie passiert ist und irgendwelche Sachen dann fordern. Reden wir sowieso andauernd drüber, wenn wir eine Sonderstunde noch haben. Ja. Ja, an der Stelle als nächstes hätte ich jetzt quasi nochmal einen Ausschnitt von dem Herrn von der AfD aus Niedersachsen. Das ist jetzt nicht diese Quelle, das hätte ich jetzt eingespielt als Ach so. Video. Also den Ton könnte ich auf jeden Fall jetzt hier übertragen, aber es hat die Frage, ob ihr euch das nur anhören wollt. Ja, mach das doch. Wir blenden hier das schöne Bild ein von dem Landtag und dann ist es doch fast, Genau. als würden wir es sehen. Wenn es interessant ist, klar. Na ja, Okay, damit. schauen wir mal. Noch kommt nichts. Moment. Frau Präsidentin, Ja, meine Damen jetzt und höre ich Herren, was. die erste Reaktion auf eine Ja. solch furchtbare Tat wie in Hanau ist der Ausdruck von tief empfundenem Schmerz und von Mitgefühl für die Opfer und die Hinterbliebenen. Den Verletzten wünsche ich baldige Genesung und vollständige Genesung. Den Hinterbliebenen Trost spenden zu wollen, ist vermessen. Was bleibt, ist Trauer und Fassungslosigkeit. Die zweite Reaktion ist eine mediale. Und wie wir bereits wenige Minuten nach der ersten Meldung zu diesem Mordanschlag gesehen haben, eine politische. Man kann das Konzert sehr schnell zusammenfassen. Am Ende ist selbstverständlich die AfD schuld. Die kausale Kette funktioniert so. Hass und Hetze führten zu Gewalt, also auch zu diesem Verbrechen. Für Hass und Hetze sei in diesem Land aber nur die AfD zuständig, also habe die AfD, man liest es tatsächlich gelegentlich so, mitgeschossen. Noch einfacher. Die AfD sei für die Verrohung der Sprache verantwortlich und also auch für Hass und Hetze und also auch für geisteskranke Mörder. Verrohung der Sprache. Drei Beispiele. Gesindel nennt Friedrich Merz die Mitglieder der AfD. Giftiger Abschaum nennt der CDU-Mann Wanderwitz die AfD. Herr Krebsgeschwür ist die Pantazis, ich Bezeichnung von bitte Elmar Brok, einen Moment CDU, für die bitte. eigenen Leute in der Herr Werteunion Abgeordneter einrichtet. Ganz Wieschmann, sicher. Herr Bei der nächsten Abgeordneter Gelegenheit erklären Sie Wieschmann. mir wieder, die AfD ist für die Verrohung der Sprache zuständig. Uiuiui, da ist aber jemand angefressen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt kommen wir wieder alle hier zur Ruhe. Der Abgeordnete Wieschmann hat das Wort und er fährt jetzt fort. Mal an die eigene Nase. Sie werden feststellen, Sie haben eine. Listen Sie mal auf, wo Sie sich in den letzten 12 Monaten vielleicht ein bisschen zu deutlich geäußert haben, zu sehr zugespitzt, zu sehr verallgemeinert und Sie werden feststellen, da war etwas. Aber das tun Sie nicht. Und das zeigt mir, um die Verrohung der Sprache geht es Ihnen höchst sekundär. Ihr Ziel ist es, den verhassten politischen Gegner da zu beschädigen, wo es nur geht. Und wissen Sie, warum ich mir da so sicher bin? weil ich in all den Jahren nicht einen einzigen Artikel gelesen habe, in der eine Stimme aus Ihren Parteien auch nur den Versuch unternimmt, die Verrohung der Sprache objektiv und ohne Schuldzuweisung zu untersuchen. Sie haben gar kein Interesse daran, die Verrohung der Sprache aufzuhalten. Sie wollen nur eins, anklagen, anklagen, anklagen. In dieses Muster passt auch das Folgende. Der Täter von Hanau spricht in seinem 24-seitigen Pamphlet von einem Geheimdienst, der alle Menschen direkt in ihrem Gehirn abhören würde und sie zum Teil steuern würde und natürlich auch gleich Donald Trump. Viele Hollywood-Filme seien nur deshalb gedreht worden, weil er die Ideen dazu hatte, der Geheimdienst sie in seinem Kopf abgehört habe und diese an Hollywood weitergegeben habe und so weiter und so fort. Und ja, er äußert darin auch zutiefst rassistische Gedanken voller Absurdität, die von der Auslöschung ganzer Völker schwadronieren. Aber das mit der AfD in Verbindung zu bringen, ist mit dem Wort unanständig nicht mehr korrekt zu beschreiben. Um das zu tun, muss man entweder sehr dumm sein oder sehr bösartig. Finden Sie Ihren Platz dabei bitte selbst. Dieser Mann war geisteskrank. Und das sagt selbst der Präsident des BKA. Er war nicht zurechnungsfähig. Und fragen Sie mal bitte bei Fachärzten nach, wie politisch zurechnungsfähig jemand ist, der an einer ausgeprägten Schizophrenie leidet. Haben Sie diese Frage mal gestellt? Nein, natürlich nicht, weil das Ihre wertvolle Propagandaerzählung platzen lassen würde, wie eine Seifenblase. Puff! Der eigentliche Skandal, das für mich Bittere, das Unfassbare an diesem Verbrechen ist, das eklatante Behördenversagen. Der Täter schrieb vor Jahren einen ähnlich absurden Brief an den Generalbundesanwalt. Vor 18 Jahren war er damit schon bei der Polizei vorstellig geworden, mehrfach. Lange übrigens, bevor es die AfD gab. Aber das wollen Sie ja nicht hören, das passt ja nicht in Ihre Geschichte. Und was macht der GBA und was macht die Polizei? Die legen das zu den Akten. Ein Spinner. Und der Generalbundesanwalt fragt nicht einmal nach, könnte der Spinner vielleicht gefährlich sein? Ach so, der hat Waffen. Ach so, der ist Sportschütze. Wie kann das sein, dass jemand, der so auffällig ist, nicht überprüft wird? 11 Menschen haben diese Schlampigkeit mit dem Leben bezahlt. Appeal, wir hören hier zu. Ist die wahre Geschichte. Vielen Dank. So, und dann hätte ich auch noch den Ministerpräsidenten im Angebot. Ja, vielleicht erstmal was zu dem Gehörten sagen. Also ich finde, dass das war eine ziemlich gute Rede, muss ich wieder mal anerkennen. Und er hat für mich schon einige Punkte gebracht, die ich genauso unterschreiben würde. Also das mit dem, fassen Sie sich mal an die eigene Nase und schauen Sie mal, was Sie wirklich gegen die Verrohung der Sprache tun. Das ist ja hier auch immer wieder Thema, dass halt die AfD auch, aber auch die anderen Parteien sich teilweise im Bundestag und in den Landtagen benehmen wie die letzten Schulkinder und sich da Namen geben und rumschreien und haben wir jetzt hier auch wieder gehört, dass die eine Tante sich gar nicht mehr eingekriegt hat da im Hintergrund. Und das halt nur der AfD anlasten zu wollen und auch halt auch dieses Argument, der Täter von Hanau sei von der AfD praktisch gezüchtet worden, ist auch, hat er gerade auch damit, dass der Typ halt schon seit Jahrzehnten mit diesen Sachen hausieren geht. Die AfD gibt es halt so lange noch gar nicht. Ja, muss ich sagen, ziemlich gute Rede auch. Oder wie seht ihr das? Ganz so theatralisch, vor allem am Anfang ist er ja ziemlich ausgerastet. Ja, aber verstehst du das nicht ein bisschen? Ja, vielleicht ist er da nur emotional gewesen, aber trotzdem. Inhaltlich war es in Ordnung. Aber er hat natürlich auch einige Punkte ausgelassen. Aber okay, ne? Gibt Schlimmere. Und was sagt der Ministerpräsident? Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir geht es so wie Ihnen, wie unzähligen anderen Menschen in Deutschland. Ich bin wirklich tief erschüttert nach dem Terroranschlag von Hanau. Ich empfinde den Gedanken, dass Menschen in Deutschland nicht in Ruhe und in Frieden sich treffen können in einer Gaststätte, sondern Angst haben müssen, im Zweifel Opfer eines Terroranschlags zu werden, als tief bedrückend, und ich will mich damit nicht abfinden. Wir alle wollen uns damit nicht abfinden. Das ist nicht die Gesellschaft, in der wir leben wollen. Habe ich so deutliche Worte auch nach dem Anschlag in Berlin auf den Weihnachtsmarkt gehört. Oder hieß es da, wir müssen aufpassen, dass wir den Rechten kein Wasser auf die Mühlen gießen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und nun ist es wahr, Herr Kollege Wichmann. Ja, erkennbar war der Täter psychisch gestört. Aber Sie haben einen wesentlichen Teil unterlassen in Ihrem, man muss schon sagen, Ausbruch eben. Der Täter war Rassist, Herr Kollege. Nennen Sie den Namen Rassismus. Ja, der Kollege Wichmann, das war der Herr, den wir gerade gehört haben. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Herr Kollege Wichmann den rassistischen Anteil des Pamphlets auch verurteilt hat. Ja, das so erinnere ich mich auch. Und das ist so lange noch nicht her, weil diese beiden Reden, die folgten direkt aufeinander. Also der Herr Ministerpräsident war direkt nach dem Kollegen Wichmann dran. Und lassen wir uns auch das offen sagen, Rassisten sind nicht nur diejenigen, die Taten ausüben, sondern auch ihre Wegbereiter. Ich habe gelesen, eben konnte man das nicht so ganz nachvollziehen, dass die AfD jetzt ihren Sprachgebrauch und ihre Agitation überprüfen will. Herr Kollege Wichmann, ein ums andere Mal hat die AfD Shisha-Bars in den Mittelpunkt ihrer Agitation gestellt. Das wäre jetzt der richtige Moment gewesen, darüber Ihr Bedauern auszudrücken, Herr Kollege. Finde ich unehrlich, finde ich schrecklich unehrlich, weil er müsste genauso gut wie jemand von der AfD wissen, dass das Halbwelt ist. Also die Schnittstelle zur Unterwelt. In vielen Fällen. Und ja, so wie viele andere Orte auch, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht gab es dort eine Kampagne, wo die auf den Wahlplakaten irgendwas mit Shisha-Bahn hatten, vielleicht spielt er hier auch was ganz Konkretes an, was ich einfach nicht, was lokal ja, ist. Ja, aber allein, wenn man sieht, wie viel Tabakfälscherei und Steuerhinterziehung und Zollhinterziehung da stattfinden, das ist nun mal eine eigene Kategorie. Also ich kenne keine Restaurantketten, die sich irgendwo im Inland ihre teuren Produkte mit falscher Zollbanderole irgendwie fälschen lassen und die dann auf den Tisch bringen oder so. Das ist, finde ich, ein bisschen merkwürdig alles, dass man da so an alles immer mit Samthandschuhen rangehen muss, obwohl teilweise die Verbindungen offen zu sehen sind. Nein, es ist so und bleibt so. Ein Moment bitte, Herr Ministerpräsident, ein Moment bitte. Wir kommen jetzt wieder zur Ruhe und hören uns hier zu. Und jetzt hat Herr Ministerpräsident Weil das Wort, bitte. Es ist und bleibt wahr, Rassismus ist Gift für eine Gesellschaft. Und ich stimme Frau Piel ausdrücklich zu. Es gibt viele Beispiele für Rassismus bei uns, spektakuläre und ganz alltägliche. Wir haben nach dem Anschlag in Halle voller Scham unsere Solidarität mit den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ausgedrückt. Nach dem Anschlag in Hanau besteht wiederum, beschämend genug, anders zu sagen, alle Menschen und insbesondere auch die Muslimen in Deutschland sollen sich sicher fühlen. Angriffe auf Muslime in Deutschland sind Angriffe auf uns alle. Sie sind Teil unserer deutschen Gesellschaft. Und daran lassen wir nicht rütteln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unser Selbstverständnis ist zusammengefasst in einem ganz einfachen Satz am Anfang unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieser Satz unterscheidet nicht zwischen Herkunft, Geschlecht, Religion oder was auch immer. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und politische Kräfte, die nicht jeden Tag daran arbeiten, diesen Grundsatz zu verwirklichen, die stehen nicht auf dem Boden unserer Verfassung. Das muss klar sein. Ich bin sehr dankbar für die breite Bewegung, die wir in den Tagen nach Hanau festgestellt haben. Ich will ausdrücklich mich bedanken bei den Menschen, die ganz persönlich durch ihre Teilnahme bei Mahnwachen zum Ausdruck gebracht haben, wie sehr sie sich auch selbst angegriffen fühlen. Ich will beispielsweise aber auch danken den Karnevalistinnen und Karnevalisten, die in einer bislang für mich einzigartigen Weise ihre Umzüge und ihre Sitzungen auch dafür genutzt haben, Position zu beziehen und Farbe zu erkennen. Herzlichen Dank. Daran müssen wir anknüpfen. Es geht jetzt im wahrsten Sinne des Wortes um Verfassungsschutz. Und Verfassungsschutz braucht zweierlei. Verfassungsschutz braucht einen Staat, der bereit ist, sich selbst entschieden zu verteidigen. Und in Niedersachsen wollen wir dabei vorangehen. Ich bin Innenminister Boris Pistorius dankbar, dass er auch die entsprechenden Gespräche mit Vertretern der muslimischen Gemeinden in Niedersachsen führt. Damit soll es aber nicht sein Bewenden haben. Alle Menschen in Niedersachsen können sicher sein, ihr Staat tut alles, was er kann, dafür, dass Sicherheit in diesem Land, und zwar auch für Sie ganz persönlich, besteht. Das alleine wird aber nicht reichen. Wir brauchen auch eine breite gesellschaftliche Bewegung, die sich als bürgerschaftlicher Verfassungsschutz betrachtet. Jeden Tag und überall in unserer Gesellschaft. Ich bin sicher, dass diese Kette von Rechtsextremismus, die wir erleben, dafür tatsächlich die Grundlage auch bietet. In den Tagen nach den Ausschreitungen in Chemnitz im Jahre 2018 gab es eine breite Bewegung mit dem Hashtag Wir sind mehr. Und das bringt es nach wie vor für mich auf den Punkt. Wir sind viel, viel mehr. Viel, viel mehr, die diese Verfassung, diese demokratische und diese freiheitliche Ordnung schützen wollen und die nicht zulassen werden, diesen Staat, diese Ordnung uns wegnehmen zu lassen, von wem auch immer. Ist das denn so? Meine verehrten Damen und Herren, wir sind mehr. Und das werden wir zu zeigen haben. Ja, sicher, wir sind mehr wahrscheinlich. Das ist richtig. Aber mit so einer restriktiven oder unverrückbaren Haltung wird man dann wahrscheinlich eher den Rechten zuspielen. Und ich befürchte, dass das auch dann dahin geht, dass die Rechten in Europa kaputt machen, wenn man so eine beinharte Haltung dagegen hält. Das ist dann das Problem davon. Also die EU meinst du, oder? Ja, klar. Also ich finde es schon fantastisch, wie er hier halt auch wieder halt alles ist der Rechtsextremismus, aber nichts ist der Islam, weißt du? Also, ich verstehe das nicht. Wie kann man hier so eine weltanschauliche Einstellung für alles verantwortlich machen, aber bei einer anderen, die auch Todesopfer fordert, die auch Gewalt hervorbringt, die auch die Verfassung gefährdet im Endeffekt am Ende, wenn es heißt, Scharia ist wichtiger als menschliche Gesetze. Warum macht man das in dem Fall dann nicht, sondern nur hier? Denen setzt man sich ja dann zusammen und sorgt auch dafür, dass sie sich sicher fühlen und so, wie der Herr gerade gesagt hat. Und ja, also... Ja, so macht man die anderen auch zum Underdog. Und Karnevalisten-Kram, was er da gerade gemeint hat. Also dieses Jahr fand ich es ganz besonders bescheuert, den Kram, den ich da gesehen habe. Also mein absolutes Highlight war hier so ein Ding aus Köln, glaube ich, mit dem Höcke und seiner Hitlergruß erhobenen Hand, die irgendwie von dem CDU-Vorsitzenden da von der Fraktion und dem Kemmerich irgendwie hochgehoben wird. Ich mir auch gedacht habe, so, ja genau, das sind alles Faschisten. Die wollen alle unbedingt, dass der Höcke da Schwachmaten, ey. Ja, was ich auch gut fand, war dieses Jahr, wir machen jetzt hier, jeder ist jetzt Antifaschist und jeder macht jetzt seinen eigenen Verfassungsschutz und so, ne, und ja, jagt einfach die Rechten, das ist alles prima, das kann nicht schief gehen, so, ne, wenn sich jeder einfach versucht, fühlt, da nach eigenem Gutdünken irgendwie gegen die Leute vorzugehen, die man da als Feinde identifiziert hat, ja, super Sahne, so, ne, alles prima. Ja, so viel dazu. Ja, machen Sie sich auf jeden Fall ein bisschen einfach mit, glaube ich, so eine Haltung. Ja, und dieses Ding, was hinten losgehen, ist, einfach, ne? Das jetzt hier Sachsen-Anhalt, das ist auch ein Fundstück von mir. Da kannst du auch gleich eigentlich zum nächsten Ding gehen, wo wir dann auch den Ausschnitt drin haben. musste mal nach 37a suchen in dem PDF. Ansonsten ist das ein bisschen viel. Und dann müsste es der zweite sein. Ja, genau, das ist da der Text. Nichtverbreitung. Dingsbums. Kann ich jetzt schlecht lesen, weil es so klein ist. Okay. Nichtverbreitung nationalsozialistischen, rassistischen und antisemitischen Gedankenguts. Die Wiederbelebung oder Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts, die Verherrlichung des nationalsozialistischen Herrschaftssystems sowie rassistische und antisemitische Aktivitäten nicht zuzulassen, ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt und die Verantwortung jedes Einzelnen. Genau, und das haben die sich jetzt in die Landesverfassung geschrieben, da in Sachsen-Anhalt. Und das war wohl ein, also dieses ganze PDF ist halt, also es gibt alle möglichen Reformen jetzt von der Landesverfassung, die haben da so ein ganzes Paket gemacht. Ist auch vielleicht andere Sachen auch noch ganz interessant, aber ich hatte jetzt noch keine Zeit, mir das im Detail durchzulesen. Es geht auch noch um Bürgerbeteiligung und solche Dinge. Ja, und aber dieses Ding jetzt hier mit diesem 37a, das soll wohl nach diesen Medienberichten, fanden die das wohl alle ganz prima. Also sowohl die CDU als auch die Linken und alle, die da in dem Landesparlament vertreten sind, mal abgesehen von der AfD natürlich, hielten das für eine super tolle Idee. Ja, und ich meine, also die Verherrlichung kann ich mich noch mit anfreunden, auf jeden Fall, dass man das ächtet. Aber dieses Ding mit dem Gedankengut, das ist halt wieder schon die Frage, was ist jetzt das Gedankengut? Ne? Weil da haben wir ja auch schon die wahnsinnigsten Definitionen gehört von, was angeblich alles irgendwie das Gedankengut ist. Ja. Da fällt mir gleich Helge Lind ein, der die Woche getwittert hat, Deutschland, wach auf. Mhm. Ne? Wo ich mich auch bei der SPD beschwert habe und deswegen der Nähe zu der Nazi-Parole Deutschland, erwache, auch darum gebeten hat, dass sich öffentlich vom Lind distanziert wird und so, aber ist wahrscheinlich hier nicht in Sachsen-Anhalt, sondern der ist ja in Wuppertal, ist der, glaube ich. Deswegen ja, hat er nochmal Glück gehabt. Diese Phrase hier vom Nicht-Zulassen erinnert mich doch sehr stark daran, dass sie vielleicht irgendwie so prophylaktisch oder sowas machen wollen. Und was heißt eigentlich in der Verantwortung jedes Einzelnen? Heißt das, wenn ich dann, wenn irgendwer auf einer Party den Arm hebt, muss ich den melden oder ich komme meiner Verantwortung nicht nach, oder was? Ja, genau. Ja. Wie gut, dass ich nicht in Sachsen-Anhalt bin und auf Partys gehe, wo keine Nazis sind, aber ich fände das schon ein bisschen komisch. Das hat sowas von melde deine Eltern. Kein. Finde ich jetzt nicht allzu beruhigend. Nö, finde ich auch nicht. Irgendwie muss man auch nicht befolgen, glaube ich. Eigentlich sollte man durch die Verfassung, also durch die Bundesverfassung davon irgendwie entlastet werden, dass man das muss. Ja, sollte vielleicht in der Bundesverfassung drinstehen. Egal, was die Länder sagen, ihr seid keine, ihr müsst euch nicht als Spitzel betätigen. Artikel 1a. Oh Mann, ey. Ist auch nicht strafbewehrt oder was, oder soll auch nicht. Und oder? Was ist denn mit dem Antisemitismus aus der anderen Ecke? Steht das im Koran oder in den Hadithen, dass man irgendwie. Hallo Solanum. Steht das im Koran oder in den Hadithen, dass man irgendwie was gegen die Juden tun muss? Ich weiß es nicht. Aber es gab solche Suren oder solche Sachen, glaube ich, ne? Ja. Also, da müsste man dann auch fragen, kann man den Koran oder die Hadithen dann noch guten Gewissens in Deutschland erlauben? Oder in Sachsen-Anhalt in dem Fall. Ja, zum Glück steht da ja nur nationalsozialistischen. Also. Naja, da steht. Nee, da steht sowie rassistisch und antisemitisch. Also, das sehe ich abgekoppelt vom Nationalsozialismus. Ach so, okay. Mal gucken. Ja, wo kein Kläger, ne? Ja. Frankfurter Rundschau. Von Natascha. Ach, das ist von mir. Ach, verdammt, ich habe ja jetzt meine Liste nicht offen, was von mir ist und was nicht. Die Frau Strobel, die haben wir ja letzte Woche auch schon gesehen. Und die wird überall rumgereicht im Moment nach Hanau. Die würde ich als sowas wie einen Kriegsgewinnler bezeichnen. Das ist so ähnlich wie halt Frau Wiczorek oder Frau Brodnik oder so. Die wird jetzt in alle möglichen Medien gezerrt, weil die Leute glauben, sie sei halt wichtig oder ihre Expertise sei wichtig. Ja, die Sprache der Rechten 2015 als Stunde Null. Mit den großen Fluchtbewegungen von 2015 hat die extreme Rechte ihren Hauptfokus gefunden. Während die Zivilgesellschaften in Europa Hilfsbereitschaft und Solidarität zeigten, trommelten die entsprechenden rechten Magazine und Blogs gegen diese. Im Zentralorgan der deutschsprachigen neuen Rechten, der Sezession, wurden die Fluchtbewegungen und die ankommenden Menschen schon 2015 und in den folgenden Jahren als Siedler oder Invasion bezeichnet. Ja, das mit dem Siedler stimmt ja irgendwie. Also, viele von denen wollen ja hier bleiben und nicht irgendwie in ihr Land zurück. Ja, und die AfD hat damit vielleicht auch nicht ihr Thema gefunden, sondern es ist ihnen hingeworfen worden. Ja, aber das sind alles Ärzte und deswegen sind wir jetzt auf ein Coronavirus vorbereitet. Es waren alles Ärzte und Ingenieure. Ja. Kann man so ein Gesicht lieben? Ich glaube nicht. Ja, Entmenschlichung ist die erste Strategie. Man nennt die Leute eine Flut oder eine Welle. Ja, Ja, es ist selber wieder von der Studie von letzter Woche auch. Ne? Entmenschlichung, Normalisierung oder Akklimatisierung, Normalisierung. Framing, Neologismen finde ich besonders lustig, dass also jemand aus der Social Justice Szene praktisch den anderen vorwirft, die Sprache mit Wörtern neu definieren zu wollen. Teddybärenwerfer, Willkommensklatscher und so weiter und so fort. Der Teddybär wird blind geworfen in der Hoffnung auf dankbar glänzende Kinderaugen. Das Klatschen als Form des Willkommenheißens und als Geste des Respekts für jene AsylbewerberInnen, die in der untragbaren Situation in Ungarn entkommen sind, wird als dümmliche und sinnlose Geste dargestellt. Ja, klar, weil die auch so dringend Teddys brauchen. Ne? Die Naivität wird als dümmlich und sinnlos dargestellt, weil halt diese Gruppen sich damals nicht mit entsprechenden Risiken auseinandergesetzt haben, sondern halt Teddybären geworfen haben. Mimikrie, also die Rechte bildet den bestehenden Diskurs nach und entfremdet dafür den Sinn und packt da einen anderen rein. Ja. MeToo zum Beispiel, während die Zentralorgane der organisierten extremen Rechten entschieden gegen dieses feministische Aufbegehren anschrieben und sich von Welt bis Elitepartner alle fragten, ob das Ende des Flirtens sei, wählten die Identitären einen anderen Weg. Sie sprangen schlicht auf den Diskurs auf und präsentierten sich als KämpferInnen gegen die Gewalt an Frauen mit 120 dB, bla bla bla bla bla. Umkehr ist auch eine Strategie. Wenn man von Linksfaschismus spricht, ist man ein Rechter. Mit explizitem Bezug auf Nationalsozialismus oder Faschismus lassen sich keine gesellschaftlichen Mehrheiten gewinnen. Das heißt nicht, dass es diese offenen Bezüge nicht gibt oder diese Gruppen nicht gefährlich seien. Parlamentarische und intellektuelle Rechte wählt aber einen anderen Weg. Sie warnt vor dem Nationalsozialismus und dem Faschismus, indem sie so tut, als käme diese Gefahr von links. Ja. Man weiß nie so genau. Leute. Ihr könnt es euch also aussuchen, ob ihr in einen Gulag wollt oder in ein KZ, aber bitte immer bei den Guten bleiben. Falsches Bedauern, das finde ich ganz perfide von der Frau Dingens da. Und zum Kaffee einladen, glaube ich auch, oder sowas. Ne? Ja, das war auch sie, ne, die gesagt hat, nee, das war einer aus dem Landtag in Thüringen, gesagt hat, dass die so gemein sind und sie zum Kaffee ja. Falsches Bedauern, also finde ich unsagbar, dass man den Leuten die Fähigkeit zum Bedauern abspricht, zum Kotzen. Ja, und auch was anderes unterschiebt, ne, als sie vielleicht wirklich gesagt haben, ne. So. Die Arenen, in denen dieser Kulturkampf ausgetragen wird, sind die sozialen Medien und die Straße. Die seriösen und etablierten Medien haben aber nach Versatzstücke übernommen und zuerst einem riesigen Publikum zugänglich gemacht. Ob dies bewusst oder aus Naivität geschehen ist, ist für das Endergebnis gleichgültig. Der Diskurs über menschenfreundliche Asylpolitik ist nun kaum mehr ohne das Sicherheitsframe zu führen. In was für einer Welt lebt diese Person? Also, Es geht ja nicht so, es geht ja nicht darum, dass man sich wohlfühlt, sondern es geht darum, dass man so berichtet, wie es ist. Und zu behaupten, das sei im Endeffekt so ein Feigenblatt oder was ich verstehe diese Frau nicht, die Frau Strobel. Ich verstehe sie nicht. Die extreme Rechte fantasiert einen Kriegszustand samt Kriegsrecht herbei. Ja, genau. Wie in Syrien, oder wie? In Syrien, wo die Ostgoten ins Gebiet der Westgoten eindringen. Ach, identitäres Denken ist in der Architektur weit verbreitet. Ich kotze. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, den Artikel durchzulesen, aber die Überschrift war einfach so, keine Ahnung, in der Architektur, also es gibt ja auch die Theorie, dass Kulturmarxismus in der Architektur ist, und da will ich halt sagen, nee, da steige ich dann aus, Leute. Ich glaube weder, dass die Identitären noch, dass die Kulturmarxisten sich heimlich im Architekturbüro mit anders gearteten Entwürfen bekriegen. Also ich nenne mich naiv, vielleicht bin ich auch nur dumm, was weiß ich, aber ich, nein. Also. Es geht wohl auch hier im ersten Teil des Artikels vor allem um diese Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt. Weil da gab es ja, da haben wir auch drüber gesprochen damals, dass das kam von einer Bürger für Frankfurt oder so, von irgendeiner Bürgerinitiative, und die ist natürlich auch böse rechts, ist klar. Sieht man allein schon daran, dass sie Fachwerkhäuser wieder aufbauen will und halt dieses deutsche Idyll machen will. Ja. Und das, ich weiß nicht, ich war ja in Frankfurt mit ein paar Weltraumaffen-Zuhörern mal in dieser Altstadt und wir haben uns das da angesehen, und ich finde, das ist modern genug. Das ist nicht, es ist ganz klar, dass es keine Zuckerbäcker-Rekonstruktion ist. Vor allem kommt es doch bei den Leuten im Allgemeinen ganz gut an, oder nicht? Von daher ist es ja, weil Rechtsextremismus kommt ja bei den Leuten auch gut an. Ach so, das wusste ich noch gar nicht so. Okay. Ja, aber europäische Identität, wenn ich das hier lese, oh Mann. Ja, und dann das Gegenprojekt, dann irgendeine Geschichte in Dänemark, wo irgendeine Künstlergruppe irgendwas, ja super, ein marokkanischer Brunnen, eine türkische Bank, Trainingsgeräte vom Muscle Beach in L.A., ja, schön, wunderbar, aber warum, ja. Reaktionäre Architekturtendenzen. Oh mein Gott. Ja. Alles geschieht durch Rückgriffe. Ich meine, ihr selber erzählt doch Postmodernismus. Es gibt nichts Neues mehr. Es gibt nur noch Remixe. Ich weiß nicht, was. Man kann euch irgendwie nichts recht machen. Irgendwie. Oh. Ja. Ist ein alter Artikel, ja. Aber Hannah Arendt, White Supremacist. Also okay. Ist das so? War das so? Ja. Die Frau Ditfurth hat das ja diese Woche auch nochmal. Also ich glaube, deswegen ist das so ein bisschen in der Diskussion. Die hat ja getwittert, irgendwie Leute wie Kant, Hegel und Hannah Arendt haben den europäischen Rassismus geboren. Ja. Aber die Frau Arendt hat ein wunderbares Buch geschrieben, The Origins of Totalitarianism. Ich fand zwar, dass der Ruf von dem Buch ein bisschen größer ist, wie das, was ich dann gelesen habe. Dennoch ist es ein Buch, was ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde. The Origins of Totalitarianism wurde 1951 geschrieben und hat halt versucht, die Sowjetunion und die Nazis halt geistig einzuordnen. Und das ist das Problem, weswegen Leute wie Ditfurth sie nicht mögen bis heute, dass sie es gewagt hat, halt die Hufeisentheorie sozusagen zu bemühen und zu sagen, am Ende ist es egal, ob KZ oder Gulag. Und dafür auch gerade noch die Frau Arendt ist ja nur auch Jüdin und hat alles Recht gehabt, nach dem Krieg darüber zu schreiben, und wenn sie diese Zusammenhänge sieht, wer ist dann Jutta Ditfurth um? Aber sie hatte was mit Heidegger. Was hat sie denn für Ursprünge so genannt? Hat sie denn in der Psyche der Leute rumgewühlt oder eher so gesellschaftlich abgehoben? The right to free association and therefore to discrimination has greater validity than the principle of equality, wrote Hannah Arendt in 1957 in support of segregation in the US South. Fällt mir schon. Der erste ist jetzt auch ein Hügel, auf dem man sterben will. Ja, aber ich meine, das hat auf Twitter jemand die Woche gesagt. Im Endeffekt heißt Diskriminierung ja auch nur Unterscheidung. Das ist auch schon ein fieses Framing, was in dieses Wort reingekloppt worden ist in eigentlich den letzten 20 Jahren oder so. Weil das bedeutet nichts anderes, als dass es Unterschiede gibt. Und das kann ja nur, wenn man jetzt einen Raum voller Leute aus aller Welt hat, kann man das irgendwie nicht abstreiten, dass es da Unterschiede gibt. Ja, ist so mit der Bedeutung von Wörtern, die ändert sich ja auch mal. Also, ja, aber wir sollten die wenigstens gut dokumentieren. Vielleicht sollten wir irgendwie für unsere Sprache ein Git-Repository einrichten, ja, damit man bei solchen Änderungen einfach coolen Rollback machen kann. Och Gott. Ja, 10 Punkte. Da drücken, hier quetschen und da nochmal einen Daumenschraube ansetzen. Und Nadeln reinstechen. Und Nadeln reinstecken, genau. In Arsch treten. Ich fand es auf jeden Fall interessant, wie die Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger mahnt dringend überfällige Reformen im Kampf gegen den Rechtsextremismus an. Mhm. Schwarmterrorismus frühzeitig erkennen und bekämpfen. Rechtsextreme und gewaltbereite Gefährder bilden dynamische Netzwerke, in denen spontan Einzeltäter für terroristische Gewaltakte mobilisiert werden können. Die Sicherheitsbehörden müssen Konzepte entwickeln, um diesen Schwarmterror frühzeitig erkennen und beobachten zu können. Hasskriminalität im Netz nachhaltig bekämpfen. Mitglieder rechtsextremer Netzwerke entwaffen. Stärkung der Sicherheitsbehörden gegen Rechtsextremismus und Terrorismus. Reform der föderalen Sicherheitsarchitektur. Rechte Strukturen, Behörden und Nachrichtendiensten bekämpfen. Prävention und Deradikalisierung stärken. Schutzstandards für gefährdete Versammlungsorte wie Moscheen und Synagogen verbessern. Meldestellen für antiislamische und antisemitische Vorfälle ausbauen und Förderung von Bildung und Medienkompetenz. Wo ich jetzt, also manches ja, manches nein, ich irgendwie passt nicht so ganz ins Profil von der Friedrich-Naumann-Stiftung, aber okay. Geht gegen ich brauche noch 3 Punkte, sag doch mal was. Am Ende so eine 10 Punkte vollkriegen. Lügen, Presse, Kultur, Marxismus und nein, Coronavirus. Wenn ich mal jetzt, wie sie das aufgeschrieben hat, 10 Punkte, und er so, ja, ich habe jetzt 7, was soll ich machen dabei? Ne? Könnte ich mir gut vorstellen, jedenfalls. Naja, Schutzstandards. Fände ich auf jeden Fall spannend. Also. Ja. Wissenschaft für die Kriegsführung bin ich leider auch nicht mehr dazu gekommen, weil ich Corona-süchtig war. Ja, für Weltwirtschaft wirkte im Nationalsozialismus mit. Es lieferte der Wehrmacht wichtige Informationen und entwickelte Konzepte zur Maximierung der Macht Deutschlands. Heute fragen sich Forschende, wie eine erneute Instrumentalisierung der Wissenschaft verhindert werden kann. Gar nicht. Sehe ich auch so, ja. Du kannst halt versuchen abzuhauen, bevor sie dich irgendwie in Ketten an deinen Schreibtisch binden, aber viel anders. Ja, also gar nicht. Also, Captain Hindsight irgendwie so. Ja, wir haben uns damals verarschen lassen. Wir haben uns damals instrumentalisieren lassen. Was machen wir dieses Mal dagegen? Ja, gibt nichts. Doof. Ja, jetzt nochmal Landtag von Sachsen-Anhalt. Und zwar bin ich auf meiner Suche nach diesem, nach dem Antrag, um zu gucken, wie der genaue Wortlaut ist von diesem, was wir uns gerade schon angeguckt hatten mit dem Antifaschismus-Ding in der Landesverfassung, bin ich hier noch auf so ein paar 3 an der Zahl Anträge gestoßen, die alle von dieser Frau Sarah Sabbermann sind, in Klammern fraktionslos. Das erste Ding ist dieses hier, sexuelle Übergriffe auf Mitarbeiterinnen in der AfD-Fraktion. Also Chris, ich finde das nicht angemessen, wie du lachst. Okay? Tut mir leid, machen wir das nächste auf. Die Mi-2-Bewegung. Mi-2-Bewegung. Ja, genau. Kennen wir die Mi-2-Bewegung? Ist der Landesregierung eine Mi-2-Bewegung bekannt? Antwort der Landesregierung, sofern dass Hashtag MeToo gemeint sein sollte, ist der Landesregierung die Bewegung bekannt. Auf jeden Fall, die Dame hier will auf jeden Fall, dass die Landesregierung ja dem Treiben in der AfD-Fraktion, was sie meint, dass es gibt, Einhalt gebietet und sich hier der Me2-Bewegung anschließt. Und das dritte Ding war, dass sie hier meint, Frauen, die von ihren Kindern getrennt werden aufgrund von jugendamtlichen Gutachten im Auftrag des Mannes. Die Dame meint hier, dass es ja eventuell viele Fälle gibt, wo die Kinder den Frauen weggenommen werden. Und das ist eine große Ungerechtigkeit, der Frau Sauermann hier auf den Fersen ist. Also das ist irgendwie so der Kram, was die, wovon die Frau da überzeugt ist. Der böse Mann, das böse Patriarchat. Hast du denn mal recherchiert, warum sie fraktionslos ist? Ja, das ist das, nee, die nächste Quelle. Querulant hin? Nein! So, die Frau Wikipedia, jetzt wird's. Ja. Vielleicht um Siram, so. Naja, dafür reicht's noch. Auf jeden Fall, die Dame hatte ein Direktmandat von der AfD. Ach! Ja. Okay. Also eine ehemalige AfD-Politikerin, die wohl auch mit einem Fraktionskollegen zusammen war, oder war es einer von der CDU? Ich weiß nicht mehr, stand da irgendwo drin? Ja, nee, steht, der Landtagsabgeordnete so und so war ihr Lebensgefährte. Ja, und die Dame war irgendwie lange nicht mehr gesehen, aber jetzt in dieser Woche hat sie sich wieder zurückgemeldet mit diesen drei Anfragen, die ihr da gerade gelesen habt. Also ich finde es gut, dass die Me2-Bewegung, also die Nimm2-Bewegung, dass die endlich mal, jeder sollte seine Vitamine aus Bonbons beziehen. Ja. Okay, aber diese Antworten, das war doch schon eine Antwort, oder nicht? Ja, aber das war auch alles so, ja, Frau Sauermann. Ja. Nerv nicht, ja. Okay. Ja, so ein Scheiß. Ich fand es ganz schön tinfoilig. Und auch so was, was man eigentlich erwarten würde. Weil ich hätte jetzt ehrlich, als ich nach ihrem Namen gegoogelt habe, habe ich gedacht, die war bestimmt in der Linksfraktion und hat sich mit allen Leuten irgendwie angelegt und dann hieß es so nach dem Motto, ja, nee, mach du mal dein eigenes Ding oder so. Mit AfD hätte ich im Leben nicht gerechnet. Aber ja, also solche Leute gibt es scheinbar, also solche Frauen speziell gibt es scheinbar auch in der AfD-Fraktion oder gab es da zumindest. Und diese Dame hier ist auch aus Sachsen-Anhalt, das ist die, da stand da Ministerin für Gesundheitskram oder so. Sozialministerin, ja. Und die war hier bei einem Streik bei einer Klinik und ihr wurde halt vom Chefarzt vorgeworfen, also da vor Ort, als sie da hingegangen ist, wurde ihr vorgeworfen, dass sie ja bei der SPD ist und die SPD ja für die ganzen Zustände verantwortlich ist und sie jetzt mal nicht so tun soll, als ja, käme sie da jetzt rein, um irgendwelche Probleme zu lösen oder so. Ich möchte nochmal an die Ärzte in Frankreich erinnern, die auch irgendwie wegen solchen Geschichten in den Ausstand gegangen sind, weil sie sich von der Politik komplett alleine gelassen fühlen. Muster. Wer hätte denn den Umbau damals noch gemacht? War das nicht der Rüssler, der es umgebaut hat? Das mit den Vollpauschalen, heute so läuft und so. Boah, ich weiß nicht mehr, wann das genau war. Ich glaube, der war das, ja. Und ursprünglich war das vielleicht auch irgendwie, glaube ich, gar nicht so schlecht, habe ich mal so verstanden. Aber gut, dass das geworden ist, ist natürlich irgendwie Käse so. Ja, Versorgung ist nicht so richtig gut geworden. Ja, achso, ja, die mit der wollte ich noch sagen, ne? Mit der Politikerin da. Die hat doch dann den Arzt auch noch gefragt, was er denn wohl machen würde. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht erstmal das ganze Genderzeug abschaffen oder so. Und dann hat sie auf ihn eingeschimpft, wer würde den AfD-Sprech ablassen oder so. Das kam dann auch noch oben drauf. Aber das Bundesland, das da gemeint war, das verbraucht auch ungefähr 1 Milliarde Euro für sein Genderzeug. Also als Anmerkung noch. Das war auch Sachsen-Anhalt. Also ja, das mit der Demokratie, Antifaschismus-Klausel und mit der Dame, die wir gerade da, die Fraktionslose und auch jetzt die Sache mit der Sozialministerin da. Ab wann darf ich Sachsen-Anhalt ein Failed State nennen? Weiß ich nicht. wenn sie nicht mehr so gute Ergebnisse in PISA-Tests machen. Hier haben wir die Geschichte nochmal, da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, da gab es diese Kontroverse um den syrischen Häftling, der in Kleve ums Leben gekommen ist, in der Haftanstalt. Damals gab es von Monitor ein Interview mit einem anderen Menschen in der Haftanstalt und der hat alle möglichen Belastungsmomente für praktisch, also dass die Vollzugsanstalt am Tod schuld sei und dass das rassistisch sei und so. Und hier meldet sich dieser Mann halt zu Wort in dem Artikel bei Focus in einem Interview und sagt, dass nichts von dem, was Monitor da gesendet hat, habe ich so gesagt. Ich habe dieses Interview nur gemacht, weil Monitor, also er hat es mehrmals abgelehnt und irgendwann hat Monitor halt mit so viel Geld geködert, dass er als jemand, der in der JVA sitzt, mehr oder weniger zuschlagen musste, weil er einfach halt, man hat ja da nicht wirklich Einkommensquellen. Ja. Und dann hat er das halt gemacht und ist im Nachgang dann halt komplett sinnentstellend zitiert worden. Kennen wir ja irgendwoher. Und wir wissen ja auch, wer bei Monitor die Fäden in der Hand hat, der Herr Restle, der uns ja jetzt auch schon wieder zu dem Thema Türkei und Flüchtlinge auch schon wieder damit beglückt hat, dass wir doch alle aufnehmen müssen und dass das halt Europa und überhaupt und Menschenrechte. Ganz komisch, dass diese Propaganda aus der Ecke kommt und dass man sich da einen Zeugen praktisch kauft und den dann so benutzt, weil aus der JVA kannst du dich halt auch nicht wehren, ne? Du hast keine Social Media, du kannst nicht mal schnell einen Archive machen oder sagen, ich will den Mitschnitt jetzt ins Netz stellen, das geht halt alles nicht. Ne? Hm. Musst du Glück haben, dass der Fokus kommt und dich nochmal fragt. So, hier haben wir einen sehr guten Artikel aus der Taz. Hier, ich hoffe, ihr hört es nicht. Ich habe hier draußen gerade einen mit der Boombox und irgendwie orientalischer Musik vorm Fenster stehen. Das Fenster ist zu, wohlgemerkt. Hier sehr guter Artikel von Cemil Sahin in der Taz. Das sind auch Sachen, die ich selten sage. Guter Artikel und in der Taz in einem Satz. Die Mutter aller Probleme ist der Rassismus. Vor einer Woche hat ein Rechtsextremer in Hanau 10 Menschen ermordet. Darunter waren eine Romni und Menschen mit kurdischen, türkischen, bulgarischen, bosnischen, rumänischen, afghanischen Wurzeln. Der Terrorist war kein verwirrter Einzeltäter, sondern ein Nazi. Er wollte ein arisches Deutschland, verabscheute die pluralistische Gesellschaft. Die Mutter aller Probleme ist der Rechtsextremismus. Da könnte man schon mal denken, das klingt ja wie immer. Aber es gibt jedoch nicht nur einen deutschen, sondern auch türkischen Rechtsextremismus. Und der türkische Rechtsextremismus in Deutschland ist so gut organisiert und vernetzt, dass es der weißen Mehrheitsgesellschaft nicht einmal mehr auffällt. Erdogan und der AKP-nahe Akteure vereinnahmen schon länger die Opfer von rassistischem Terror in Deutschland für ihre Ideologie. Auch in Hanau. Plötzlich teilen viele auf Social Media Tweets von einem Mitarbeiter einer AKP-Stiftung, Tarek Baye, oder Videos zu Hanau vom Erdogan-Propagandasender TRT Deutsch. Wie kann es sein, dass die Opfer von Hanau instrumentalisiert und diese Propagandakanäle salonfähig gemacht werden? Wie kann es sein, dass Kübra Gümüşay zu Maybrit Illner als Stimme einer marginalisierten Gruppe eingeladen wird, obwohl sie in ihrem Buch Sprache und Sein den islamistischen Schriftsteller Necip Fazıl Kizakürek, Erdogans Lieblingsdichter und Antisemit, in einem Atemzug mit Audre Lorde, Schiller und Goethe nennt. Ja, schon mal aufgefallen damit, ja. Es geht noch weiter. Nach dem Terroranschlag in Hanau telefoniert Angela Merkel mit Erdogan. Bei Kundgebungen haben Organisationen wie Milli Görüş und DİTİB gesprochen. Für viele Deutsche sind alle Menschen, die aus dem Nahen Osten kommen, Muslime, Türken oder Araber. Es ist aber auch der deutsche Rassismus, der die anderen Opfergruppen, darunter Kurdinnen, unsichtbar macht und dadurch die türkische Kontinuität von der Unterdrückung der Kurdinnen in Deutschland fortschreibt. Und wo war hier nochmal? Wo war? Es gab noch so eine schöne so eine schöne Definition von dem, was Milli Görüş will, aber ich finde es gerade nicht. Ja, auf jeden Fall ging es darum, dass halt Milli Görüş im Endeffekt ein unter türkischer Herrschaft einen Gottesstaat anstrebt. Ne? Also das kann auch sein, dass das in dem Kommentar war. Und wenn ich sowas höre unter türkischer, das ist doch auch zutiefst verfassungsfeindlich und zutiefst abzulehnen. Warum sind diese Menschen, warum werden die nicht ähnlich verfolgt wie Gruppe S oder Franco A oder irgendwas? Ja. Also ich würde halt sagen, die Mutter aller Probleme ist nicht der Rechtsextremismus, sondern jeder Extremismus, aber ansonsten finde ich das gut, dass mal eine Stimme halt dazu was sagt. Ja, ich habe der Frau Kipping ein Hufeisen geschenkt, ich gebe es zu. Der Artikel ist von mir, bin ich leider auch nicht mehr dazu gekommen, es tut mir leid. Corona-Fieber. Die Verwechslung von Integrations- und Sicherheitspolitik, das ist das Gleiche, wie wir es eben schon mal hatten bei Frau Strobel im Endeffekt. Ist das irgendwas mit Frau Strobel? Demokratische Parteien müssen sich fragen, was sie gegen Extremisten tun können. Ja, toll. Buschkowski, Sarrazin, Oskar Lafontaine? Ach nee, okay. Doch, Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht auch, okay. Mhm. Auch bei den Grünen gibt es, okay, von der AfD ganz zu schweigen. Also am besten einfach gar nichts zu Muslimen sagen. Dann bist du, glaube ich, auf der sicheren Seite. Auch bei den Grünen gibt es Rechte. Mhm. Also. Macron hat scheinbar bei einer kürzlichen Rede angekündigt, eher mehr noch gegen Islamismus und politischen Islam vorzugehen. Mal schauen, ob das bei uns dann auch ankommt, weil in Frankreich haben sie ja wesentlich stärkere Probleme noch, wie wir hier. Und mal gucken, ob sich da was bewegt. Vielleicht ist es nur ein leerer Talking Point, aber vielleicht deutet es auch an, dass wir da vielleicht aufhören werden, blind zu sein auf dem Auge. Ich kann es aber nicht richtig einordnen. Aber es hat mich zumindest gefreut. Ja, also, dass überhaupt mal jemand über sowas nachdenkt. Ja, weißt du, zumindest mal in der Rede verwende, das ist schon mal was, weißt du so. Hier haben wir keine Heilung durch Helau, eine Kolumne von Samira El-Wassil. Hier haben wir einen Motivwagen, ich glaube, der war aus Düsseldorf. Preis, kannst du das bestätigen? Ah ja, das steht sogar, um zu sagen, in Düsseldorf am großen Montag. Aus Worte werden Taten, Um Tilly, Verzeihung. Deutscher Karneval, ich weiß, die Kollektive mit Fingerfarben aus dem DM erzeugte Spaßgesellschaftlichkeit ist hier sowas wie ein Nationalheiligtum. Mehr lokalpatriotische Gesichtsbeschminkung gibt es vermutlich nur beim Fußball. Warum muss man einen Artikel gleich irgendwie mit einem Ihr seid scheiße anfangen? Verstehe ich nicht, aber gut. Wegen dem Spiegel. Spiegel an der Wand. Wie scheiße ist das? Habe ich jetzt aber auch nicht so verstanden. Also, warum? Kollektive denn? Mit Fingerfarben, Baba, Spaßgesellschaftlichkeit. Das ist. Ja, okay. Ihr seid scheiße. Ja, ich dachte jetzt, du meinst das mit den nationalistischen Dings. Symbolen. Aber wie man auch jedes Jahr zur fünften Jahreszeit sieht, es ist eine auffällig weiße Gemeinschaftlichkeit. Die sind doch geschminkt. Wie siehst du das? Natürlich bemüht man sich um Kosmopolitismus, Diversität und Inklusion. Überall in Köln sieht man die keinen Platz für Rassismusplakate. Dennoch bleibt der Karneval anders und zum Beispiel und ironischerweise das Oktoberfest eine homogene, ja recht deutsche Veranstaltung, was ich beim Oktoberfest absolut nicht glaube. Allein durch den Touristenanteil, der da hinkommt, glaube ich. Seit dem zweiten Satz bin ich jetzt bei dir. Und dass sie trotz des Attentats in Hanau stattfand, bestärkt die Außenwirkung. Also wir hätten das alles absagen müssen. Ich weiß, erinnern sich vielleicht die Älteren noch dran, wir haben mal Fasching abgesagt. Das war während des Golfkriegs. Da sind aber hunderttausende Leute draufgegangen. Aber mit Hilfe kostümierten Wegfeierns eine trötige Alltäglichkeit wiederherstellen zu wollen, ist einerseits falsch verstandene Widerständigkeit gegen Rechtsextremismus, andererseits Demonstrationen mangelnden Verständnisses darüber, welches Fanal der Anschlag in Hanau darstellt. Dieses Jahr entfremdete der deutsche Karneval Herkunftsdeutsche und Deutsche mit Migrationshintergrund noch mehr, als er es sowieso schon immer tat, weil diese sich nun nicht nur vom Staat allein gelassen fühlen, sondern auch von der Mehrheitsgesellschaft. Weil wir Karneval gefeiert haben, muss man sich nochmal reinziehen. Denn Karneval war und ist immer auch ein gesellschaftspolitischer Inkubator der Ressentiments, weil an den Faschingstagen die Unaufgeklärtesten den ist doch nur Spaß Freifahrtschein zücken. Ja, genau das ist der Sinn von Karneval. Das so urtypisch deutsches Karneval aber auch nicht unbedingt, ne? Ich kenne das ja, glaube ich, auch aus Brasilien etwas. Ja, aber gehört, dieses... Das auch feiern. Ja, aber dieses ist auch so als Satire und als Aufbegehren gegen die Obrigkeit so... Hm. Das kann sein, dass das für uns... Das, ja. Ich weiß gar nicht, was... Warum bist du hier, Samira? Wenn wir so scheiße sind. Warum bist du hier? Ich meine, du bist ja hier geboren, ist ja alles gut. Ist überhaupt über Karneval. Ja, genau, die ist in München, da gibt es ja gar keinen Karneval. Verstehen Münchner von Karneval? Nichts. Aber wenn dich das so bedrückt, dann gibt es ganz viele Länder, in die du gehen kannst, wo es den Karneval nicht gibt. Nordkorea. Das ist doch in München. Dann brauchst du doch gar nicht irgendwo anders. Steht es ja schon keine. Ja, sie hält es wahrscheinlich nicht aus, dass das in anderen Bundesländern das gefeiert wird. Das macht ihr in München das Leben unmöglich und behindert sie in ihrer freien Entfaltung. Und außerdem fühlt sie sich nicht mehr sicher. Du weißt doch, wie das ist. Und sie wäre auch gerne mal so ein Festzelt und dann, dass sie einer in die Bluse rein filmt oder so. Weiß ja gar nicht, ob die einen Dirndl ausfüllen kann. Müsste man dann ja erst mal schauen. Schwer zu sagen. Ausschreitungen im Kölner Karneval. Wer hat davon was gehört? Jemand von euch was davon gehört? Nein? Komisch, ne? Ich erfahre ja vieles von dir zuerst. Wir haben hier den Umstand, dass es, man könnte sagen, Hetzjagden gab in Köln. Und es ist zwar hier in der Tagesschau thematisiert, aber es ist überhaupt nicht, oder nee, WDR ist das, aber ich glaube, ich bin von der Tagesschau-Seite da hingekommen. Das ist überhaupt nicht thematisiert worden, wirklich. Also nicht mehr als halt einen Artikel zu schreiben. 350 Jugendliche haben sich an mehreren Tagen am Zülpicher Platz in Köln verabredet und haben dort auf alkoholisierte Fastnachtsleute gewartet. Oh je, das jetzt habe ich Fastnacht gesagt, obwohl Kölner schlachten mich. Jetzt auf alkoholisierte Karnevalisten gewartet und die dann angepöbelt und immer wieder Schrägereien mit denen angefangen. Die haben sich da offensichtlich also organisiert getroffen, diese Leute. Ja, und von bis Dienstag da Randale gemacht. 500 Jugendliche, Waffen mit Flaschen, fehlten nur knapp den Kopf einer Polizistin. Ein 16-Jähriger trat auf einen Polizeihund ein. Boah. Ja. Ja, aber wieso ist das News? Das ist doch normal. Das ist keine Ahnung. Dass sich Leute zusammenrotten, um tagelang Streit anzufangen, um tagelang Leute zu verprügeln, das findest du normal? Ja, bei jedem Volksfest, Großereignis, eigentlich Standard in der Stuttgarter Region. Also, ich keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hier ist Multikulti und so, weißt du? Ja, gut, ich kann natürlich nicht sagen, was kann schon mal passieren oder so. Ich habe das auch schon mal gehört. Was ich gehe halt nicht gerne auf Massenveranstaltungen, aber eigentlich eine Horde von 350 Leuten, die auf Unschuldige einschlägt. Das sollte eine größere Nachricht sein als hier so ein Schnipsel. Und das sollte gesellschaftlich endlich mal fucking thematisiert werden. Weil ich meine, hier steht Jugendliche, aber bitte. Ja? Wir müssen uns ja wohl nichts vormachen. Dass das nicht Hans und Peter gewesen sein werden, die das gemacht haben, zu großen Teilen, das ist ja irgendwie auch klar. Wir können sogar sicher sein, dass das nicht Hans und Peter war, weil sonst wäre es ein Brennpunkt gewesen und in der Tagesschau. Stimmt. Weil Multikulti funktioniert. Ich finde das echt ein Skandal, dass sowas Brutales und Ekelhaftes nicht weiter diskutiert wird. Weil man Angst hat, es könnte einem jemand den bösen Schwarzen, den Peter of Color rüberschieben. Ja, cool, berichtet haben sie jetzt auf Tagesschau oder was? Naja. Hier haben wir eine Richtigstellung von der, oder eine Pressemitteilung der Klinik Wolfhagen, die liegt in der Nähe von Kassel, was in der Nähe von Volkmarsen ist, wo es diese Amokfahrt am Rosenmontag gab. Und die Linke in Hessen hat eine Pressemitteilung rausgegeben. Klinik Wolfhagen darf keine Verletzten auf Volkmarsen aufnehmen. Das ist ein Skandal. Ja, und die Klinik Wolfhagen sagt, das ist völliger Blödsinn. Wie es in solchen Krisensituationen üblich ist, wurden dem Landkreis Waldeck-Frankenberg umgehend sämtliche zur Verfügung stehenden Ressourcen im Rettungsdienst und in den Krankenhäusern in Stadt und Landkreis Kassel angeboten. In einem Notfall entscheidet jedoch die Leitstelle der jeweiligen Gebietskörperschaft, wohin die Leute kommen. Alle Klinikstandorte der Gesundheit Nordhessen Holding haben aufgrund der Informationen über den Massenanfall von Verletzten ihre Notfallressourcen hochgefahren. Auch Wolfhagen hat sich auf eine mögliche Versorgung der Verletzten vorbereitet. Ja, und es war einfach näher an Volkmarsen mehr Potenzial da, als es Verletzte gab, und deswegen sind dort keine Leute hingekommen. Aber die Linke verbreitet halt anderes in einer Pressemitteilung im Parlament. Und Fake News machen aber bekannterweise immer nur die anderen, ne? Wissen wir ja. Oh, oh je. Das sind die Bilder von Sazan Ceblis. So. Ich weiß jetzt nicht, wie die Lautstärke-Level sind. Haltet euch die Ohren zu. Okay. Ah, ich hab's runtergedreht. Hoffentlich kriegen wir da keinen Copyright-Strike für. Ach so, super. Ja, nee, dann funktioniert das heute Abend leider nicht. Die singen die Nationalhymne, die Herrschaften hier. Im Foyer des Gerichts. In dem der Prozess von Frau Chebli gegen diesen YouTuber Tim Kellner, Kellner heißt er, glaube ich, stattgefunden hat. Ja, was an die Langeweile so treibt, ne? Ja, die haben ja davor schon draußen gestanden und haben wir wollen rein skandiert. Okay. Und, aber Frau Chebli hat das auch gleich wieder, das sind in einen Nazi-Aufmarsch sozusagen umgewandelt, der da stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wer hatte das eingereicht? Wollte jemand noch was zu dem Urteil sagen? Weil das war auch diese Woche, ne? Ja, wie war es denn? Hat er jetzt eine Strafe gekriegt oder was? Nee. Er ist freigesprochen worden in der zweiten Instanz. Er hatte eine Strafe bekommen dafür, dass er die Frau Chebli, und ich zitiere hier, das darf ich, eine muslimische Sprechpuppe und eine Quotenmigrantin genannt hat. Dafür ist er freigesprochen worden. Frau Chebli hat aber schon angekündigt, dass sie und der Staatsanwalt dagegen vorgehen werden. Was ja, ich auch klar. lustig finde, dass eine Klägerin sagt, ich und der Staatsanwalt. Mhm. Naja, kann sich jeder zu denken, was er will. Ich sage jetzt nicht, dass die Savsan und der Staatsanwalt hier beste Freunde sind, aber diese Selbstsicherheit zu sagen, ha, ich und der Staatsanwalt, wir sind ja auf der guten Seite so ungefähr. Ja, wir werden das durchfechten mit ihnen. Ich hoffe, ich finde, weder muslimische Sprechpuppe, ich zitiere hier wieder, noch Quotenmigrantin finde ich jetzt persönlich wirklich so schlimm, dass man jemanden dafür bestrafen sollte. Was? Zumal halt die Frau Chebli sich auch immer wieder, man muss halt auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Was sagt die Frau Chebli in den sozialen Medien? Was sagt der Typ in den sozialen Medien? Dann, ja. Ich bin per Default immer für mehr Beleidigung. Ich, keine Ahnung. Und die haben auch sogar eine Reaktion von einem unserer persönlichen Lieblinge. Guck mal, Alex Urban sagt, das sieht aus wie eine Pegida-Truppe. Solche Anhänger möchte ich dann aber auch nicht geschenkt haben. Ist klar, man muss das alles framen, man muss sofort irgendwie ran. Mohammed Amjahid sagt, was für Lauchs. Ja, super. So wird sicher eine Gesellschaft draus. Oh, und hier haben wir auch was Schönes, nämlich die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen. Das ist der Dachverband von den neuen deutschen Medienmachern und ähnlichen Leuten. Wobei ich dachte, die neuen deutschen Organisationen seien der Dachverband, aber... Das Logo ist wunderschön von denen. Ja, ich weiß nicht, ich kenne da so ein Buch von früher, das hieß Swimmy, mit so einem kleinen Fisch, der dann irgendwie andersfarbig war als die anderen. Und nee, ich meine, es ist wortwörtlich ein Schwarm, also... Oh, stimmt. Eine Schule ist es eigentlich, eine Frankfurter Schule von Fischen. Ja. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, an die geht der Brief nämlich. Und denkt immer dran, dass man Terrorakte nicht instrumentalisieren darf. Wir haben den Austausch mit Ihnen bei den Integrationsgipfeln stets als sehr angenehm und konstruktiv erlebt. Dafür danken wir Ihnen. Heute wenden wir uns öffentlich an Sie, dass da der grausame rassistische Anschlag in Hanau, die Vorgänge in Thüringen und die Aufdeckung der Terrorzelle Teutonico uns dazu zwingen, laut und vehement eine gesellschaftliche Debatte über Rassismus und Rechtsextremismus einzufordern. Macht ihr das auch manchmal, dass ihr irgendwo hingeht und wenn ihr was schon habt, sagt ihr, ich fordere, dass ich das jetzt kriege? Ja. Würde ja sein, das liegt hier wohl schon längst. Ne? Mhm. Breite Debatte. Das zeigt deutlich, dass Menschen, die nicht selbst von Rassismus betroffen sind, nehmen ihn oftmals nur in Extremfällen wahr, nach Gewaltexzessen wie Hanau. Menschen, die betroffen sind, nehmen nahezu täglich Rassismus in all seinen Ausformungen wahr. Was auch wieder, was ein Wahnsinn. Rassismus in all seinen Ausformungen, was hier dann los wäre. Das liegt auch daran, dass das Wissen über strukturellen Rassismus in diesem Land nur gering ausgeprägt ist, Kicher. Die Würde des Menschen ist nicht gleichermaßen unantastbar für alle Menschen in Deutschland 2020. Wir bitten Sie daher, aus der Fachkommission Integrationsfähigkeit einen ständigen Partizipationsrat Einwanderungsgesellschaft aus WissenschaftlerInnen und VertreterInnen von MigrantInnen-Organisationen zu schaffen, der angesiedelt beim Deutschen Bundestag, ähnlich dem Deutschen Ethikrat, für eine dauerhafte Auseinandersetzung mit der Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft Sorge trägt. Der Umgang mit Rassismus ist ein bedeutsamer Teil dieser Gestaltung, denn Rassismus ist der Vater der meisten Probleme in unserer Einwanderungsgesellschaft. Wir wünschen uns, dass Sie eine selbstkritische Auseinandersetzung mit Rassismus in unserem Land voranbringen und somit für nachhaltige Veränderungen einsetzen. Können die nicht mal Korrektur lesen? Die bei einer reinen Fokussierung auf rassistische Gewalt und sicherheitspolitische Maßnahmen nicht zu erwarten wären. Das klingt alles verklausuliert und formelhaft, aber die wollen ja hier nichts weniger als im Parlament praktisch einen ständigen Rat von Menschen anzusiedeln, die halt nur am Meckern sind und sich ständig diskriminiert fühlen. Welche WissenschaftlerInnen und VertreterInnen von Migrantenorganisationen werden das schon sein? Ja, das werden die gleichen Leute sein, die bei Caracalla Talk irgendwie sitzen und die bei Veranstaltungen von der Amadeo Antonio und was weiß ich rumhängen. Ja. Ich finde das wirklich fantastisch, dass man kurz nach so einer Geschichte irgendwie hingeht und praktisch versucht, seine Forderungen durchzudrücken. Also. Ja, das ist so die härteste Form von Instrumentalisieren, ne? Wenn man richtig etwas draus drehen will. Gesetze womöglich oder so, aber ja. Wird ja auch häufig genug gemacht, dass irgendwie die sich treiben lassen, Gesetze machen. Ne? Sie möchten halt, dass praktisch auch sie fordern auch eine Quote für Migranten in politischen Gremien und politischen Kammern und so weiter und so fort. Wir sind 23,6% der Bevölkerung und werden nicht abgebildet, bla bla bla, das Ganze kennen wir ja. Ich finde es ziemlich frech, sowas kurz nach Hanau zu posten. Ich finde es auch unappetitlich. Und ich finde auch irgendwie, langsam habe ich genug von dem Gejammer. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja. Geht gleich weiter. Deutschland hat ein Rassismusproblem. Vielen Dank. Ja, es ist jetzt aber lange genug herbeigeredet worden, ne? Mit der Mitte-Studie und so weiter, solche Sachen. Shell-Studie war ja auch so ein Ding. Der Terroranschlag von Hanau war für viele in Deutschland keine Überraschung. Schon lange waren sie vor rassistischen Übergriffen, fühlen sich aber nicht ernst genommen. Was muss noch passieren, bis von Hass Betroffene geschützt werden, bis Rechtsradikalismus bekämpft, bis sich dieses Land endlich ändert? Vor dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin haben die Leute vor Islamismus gewarnt. Wann passiert endlich was? Warum kümmert sich da keiner drum? Wie lange muss das noch gehen, bis das endet? Ein Viertel der Bevölkerung habe einen Migrationshintergrund und fürchte um seine Unversehrtheit, um seine Zukunft und die seiner Kinder, schrieb die Absender in ihrem Brief an Merkel. Es waren 40, also Deutschland hat ein Rassismusproblem, waren 40, nach Angaben 40 Migrantenorganisationen, die einen offenen Brief geschrieben haben und die Initiative geleitet von Deutsch Plus. Ich bin hier und bleibe Teil der Gesellschaft und nichts wird mich vertreiben. Ihr wollt mich und mein Kopftuch nicht sehen. Das motiviert mich umso mehr, mich zu zeigen. Ja, super. Ich bringe es nicht übers Herz, meinem Sohn zu erzählen, was in Hanau passiert ist. Ja, da sehe ich genauso die AfD-Mutter, die sagt, ich bringe es nämlich übers Herz, meinem Sohn zu erzählen, was in Würzburg im Zug passiert ist. Weil, oh. Oh Gott, ich war 42, als ich beschloss, ein Kind zu bekommen. Vorher wollte ich das nie, denn ich habe immer gefunden, dass die Welt, in der ich lebte, nicht sicher genug ist, um ein Kind großzuziehen. Ein deutscher Freund gratulierte mir und sagte, also fühlst du dich endlich sicher genug? Nun ja, wenn ich jetzt mein Baby anschaue, seine Züge, seine Farbe, dann denke ich, was habe ich getan? Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Verzweiflung. Alter Schwede, wer hat diesen Blödsinn eingereicht? Das war ich. Für einige Menschen ist es einfacher, andere Menschen für die eigenen Probleme verantwortlich zu machen, vor allem die, die am verletzlichsten sind. Es ist unsere Pflicht als Gesellschaft, ein Bewusstsein für dieses gefährliche Muster zu schaffen. Und die Pflicht der Politiker ist es, den Kampf gegen den Rassismus gesetzlich zu verankern. Jetzt töten sie uns. Sie nennen es Fremdenfeindlichkeit. Wir sind keine Fremden. Ach Gott. Guck mal hier, Karakaya-Schnalle. Ganz zufällig ausgewählt wahrscheinlich. Popo Fan, Filmregisseur. In diesem traurigen Moment brauchen wir vor allem Solidarität. Wir können Rassismus, Sexismus, Homophobie, Transphobie und so weiter nur gemeinsam mit den marginalisierten Communities bekämpfen. Ich hoffe, dass die Gesellschaft die Intersektion stärker berücksichtigt, also die Überschneidung von Diskriminierungsformen. Und dass die Regierung mehr Mittel zur Verfügung stellt, um diese zu verstehen. Die will wirklich niemand über seinen Namen lachen. Schwede. Oh Gott. Der ist auch nicht zum Lachen. Das verdirbt zu einem. Intersektionalität, ja, wir brauchen noch mehr Intersektionalität. Das machen ja jetzt noch nicht alle. Wir hatten ja noch nicht unsere super tolle Dame hier vom Verfassungsgericht, die früher alle Ministerien beraten haben will, wie man das am besten macht mit dem Genderkrempel. Vor allem finde ich auch lustig, dass man hier die ganze muslimische Welt runterbetet und dann kommt er und sagt was über Sexismus, Homophobie und Transphobie. Und die können wir nur mit den marginalisierten... Was? Popo-Fan. Fuglong. Ja, die Frau Kador kennen wir ja auch. Die ist bei der Linken und schreibt manchmal bei Telepolis. Es hätte auch meinen Bruder treffen können. Ja, in Berlin hätte es auch meinen Bruder treffen können. Fuck off. Können wir endlich aufhören, das einseitig zu betrachten? Ich bin weder schockiert noch überrascht, wer sich ja seit Jahrzehnten mit Rassismus auseinandersetzt und diesen fast täglich und indirekt im deutschen Alltag erlebt, dem war klar, dass sowas eines Tages passieren wird. Ja, es ist immer klar, dass schlechte Dinge passieren. Ja. Spalten, vergiften, aufhetzen, morden, ich habe es satt. Ja, ich auch. Ja. Ich nicht, da geht noch was. Alter Schwede, ey, was für ein Quatsch. Chris ruft Frieda Ackermann! Oh, ich lese es nicht vor. Von der haben wir schon genug gehört. Aminata Touré kennen wir auch. Ach, guck mal. Ja, es ist aus dem schleswig-holsteinischen Landtag, glaube ich. Cem. Ah, oh, der Cem! Und der Karamba. Hat man da eigentlich nochmal was gehört, wer auf seine Fenster geschossen hat? Auch noch nicht, ne? Nö. Das würde mich auch mal interessieren, was sie da rausgefunden haben. Asamoah, Ah, Frau Daglam, Frau Güler, oh Gott, Rapperin, Linguistin. Ja, das, für die Leute, die ihren Namen nicht kennen, das ist, glaube ich, hier diese Lady Bitch Ray, die letzte Woche nach der Verkündung der AfD, 4,7% mit dem Masturbieren begonnen hat, weil sie sich so gefreut hat. Mirna Funk, der weiße Mann bäumt sich noch einmal auf, wie das Tier vor dem Tode. Mhm. Ja. Ali Chan, der inzwischen auch schön davon leben kann, was er da gemacht hat. Hast du gut gemacht, Ali. Ah, das Nile. Die Nile war doch die Frau, die sich rassistisch wegen dem Coronavirus angegangen fühlte. Ja, genau. Dunja, und dann ja, gedroht hat, dass es Schellen gibt. Und hier haben wir den Vater des Rassismus, das finde ich auch lustig. Kida Kodr Ramadan, Schauspieler. Ich ficke den Rassismus seine Mutter. Rassismus ist ein Hurensohn. Und was passiert, wenn denn Rassismus seine Mutter... Wird dann noch ein kleiner Rassismus geboren? Oder? Naja. Autoren, Schauspieler, Journalisten. Oh, guck mal, hier ist jemand, der wirklich arbeitet. Kaufmännische Assistentin. Politikwissenschaftler, Journalist, Politikwissenschaftler und Historiker. Staatssekretärin, auch wieder niemand, der was arbeitet. Künstler, Soziologin. Autorin und Journalistin, Bundestagsabgeordnete der Linken, FDP-Abgeordnete, was sagt er? Hass und Hetze gegen Menschen haben in Deutschland keinen Platz, als Wortwitze. Journalist und Student, Künstlerin, Projektleiterin, Redaktionsleiter, Publizist, Autorin und Lehrerin, Director of Engineering. Okay. Social Engineering? Filmemacher, Gründerin. Gründerin. Das Ensemble des Maxim Gorki Theaters. Oh, warte, geh mal nochmal hoch. Ich glaube, die kenne ich. Ich glaube, die habe ich bei der Crenshaw gesehen. Ja, das war bei der Crenshaw. Nee, ein runter wieder, die Gorki-Frau. Ah. War das nicht die bei Crenshaw? Ja, das war die bei Crenshaw. Dass man da ein ganzes Netzwerk irgendwie vor sich hat, finde ich faszinierend. Das haben die sich bei den Rexes Rechtsextremen abgeguckt, glaube ich. Ja. Düsen-Tecker. Regisseur und Drehbuchautor, Journalist, Gründer, Lehrer und Grünenpolitiker, SPD-Politikerin, Studentin, Antirassismus-Trainer. Ja, sehr gut. Ärztin, wieder mal jemand, der was arbeitet. Künstler, Mediziner, Journalist, Vorsitzende des Aktionsbündnisses muslimischer Frauen, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Sozialarbeiterin, Journalist, Kuratorin, DJ, Moderatorin. Shishas Cafés sind Safe Spaces für People of Color, also nicht weiße Menschen. Das sind Läden, in die man geht, wo man Geld bezahlt, damit man eine Wasserpfeife raucht. Das sind keine Safe Spaces. Vorsitzende der Deutschen Islamakademie. Na, vielen Dank. Influencerin, Musiker, Kommunikationswissenschaftlerin, Journalistin, Schauspieler, Schiedsrichter, Hans Sapai, Journalistin und Podcasterin, Theaterregisseur, Projektkoordinator. Ist die Dame gerade MeToo? MinToo. Ach so. MeToo ist die Sanyal. Adnan Tabatabai. Filmregisseur Kübra. Autor. Ach guck, Hasan Kasim, Autor. Man könnte meinen, das wäre eine Versammlung der immer gleichen Leute, ne? Die in so. Da gibt es so eine Mailingliste und wenn was passiert, kriegen alle eine Mail und werden um einen O-Ton gebeten. Studententourmanager, Referentin in den Medien, Sozialunternehmer. Ach, guck mal, Samira. Und dieses Each One, Teach One, was wir da gerade hatten, das kriegt übrigens Geld vom Demokratieleben. Fußballer, Frauenrechtsaktivistin. Und CDU-Politiker. Ja, wollte ich gerade sagen, bist du bei der falschen Partei. Susan Al-Sabah. Die FU ist doch von der CDU. Die FU, Ausrufungszeichen. Da. Autor, Schauspielerin, Schauspieler, Model, Journalist. Ach, Alice Hesters, na vielen Dank. DJ. Wo ist Hengami? Wer wettet darauf, dass sie noch kommt? Ja. Wie weit sind wir denn? Ah, kurz verschlossen. Na gut. So, wenn Tarek kommt, kommt Hengami, glaube ich, auch. Ich glaube, Hengami kommt nicht. Ah, da. Nee, doch nicht. Nee, kein Hengami. Verdammt. Aber auch im Ring. Hat die gute Corona oder was? Ja, ist eine ernste Krankheit. Bitte nicht lachen. Da lacht er gleich noch mehr. Entschuldigung. Nee, ich meinte nicht Coronavirus, ich meinte koronale Herzerkrankungen wegen Übergewicht. Oh Gott, ja. Wo wir gerade von Hengame reden. Es gibt ja sowas wie einen Bruder von Hengame, der steht jetzt stellvertretend. Schwarze und braune Leben sind nichts wert. Was jetzt? Hier könnte ein super emotionales Intro stehen. Whatever. Wenn du diesen Artikel liest, muss ich dir nicht sagen, wie du und ich uns fühlen. Almans geben keine Fix mehr. Scheiß auf Almans. Ich habe keine POVI studiert, habe so gut wie keine Theoriebücher gelesen und laber hier nur aus meinem Arsch raus. Aber ich habe das Gefühl, dass ich gerade beim Zocken einen Moment der Klarheit hatte. Ich hoffe, dieser Artikel ist zugänglich ohne viel theoretisches Vorwissen. Aber ich werde ihn wahrscheinlich nicht Korrektur lesen, weil ich sonst die Initiative verliere. Vorgestern habe ich die Ballad or the Bullet, Stimmzettel oder Kugelrede von Malcolm X gehört und hatte zuerst das Gefühl, dass die Rede schlecht gealtert war und ich nicht viel daraus mitgenommen habe. Jetzt nach Reflexion und auf mich wirken lassen, ist sein Zitat bei mir hängen geblieben. Bevor wir ein Selbsthilfeprogramm starten können, brauchen wir eine Selbsthilfephilosophie. Malcolm X. Wir brauchen ein Selbsthilfeprogramm. Wenn wir jetzt noch glauben, dass die Almans anfangen werden, 99% für die Linke zu stimmen, wenn wir traurig genug sind und an ihr Mitgefühl appellieren, können wir uns auch gleich selbst abschieben. Aber wir haben keine Selbsthilfephilosophie, kein Bewusstsein, keine Theorie, keine Analyse. Wie sollen wir da überhaupt an die Praxis denken? Wir sind in Deutschland so wenige, dass wir uns momentan eine Bewegung wie Black Lives Matter abschminken können. Wir haben keine revolutionären. Wir haben keine revolutionären Strukturen für BIPOC in Deutschland. Alles, was wir haben, sind eine Handvoll EVs, die sich innerhalb des Systems bewegen. Wollen wir uns außerhalb des Systems engagieren, sind wir gezwungen, uns lokalen Weißbrot-Antifa-Gruppen anzuschließen, wo wir erstmal gegen die eigenen Strukturen kämpfen müssen, die uns bei erster Gelegenheit unter den Bus werfen oder uns Spaltung vorwerfen, wenn wir ihre coole Revolutionsromantik nicht unterwerfen. Tja, da habt ihr es gehört, Antifa in Deutschland rassistisch as fuck. Bevor wir unsere eigenen revolutionären Gruppen gründen können, brauchen wir Bewusstsein und Vernetzung. Wir sind in Deutschland zu wenige, um ohne Eigeninitiative genug politisch aktive BIPOC zu kennen, die nicht in der SPD sind. Hab keine Ahnung, ob zuerst das Huhn oder das Ei kommt, ich bin nur ein wütender, depressiver, wohnungsloser Typ mit einem Twitter-Account. Lass uns vernetzen, lass uns Texte schreiben, uns Geld von weißen Allies abzocken und damit Flyer und Sticker drucken, die wir an alle BIPOC verteilen, die uns über den Weg laufen. Lasst uns in Gemeindezentren und natürlich nicht in deutschen Bars treffen, organisieren. Lasst uns gemeinsam auf Demos gehen, Podiumsdiskussionen, Poetry Slams und Konzerte von uns für uns organisieren. Redet mit eurem braunen und schwarzen Freund innen über Kapitalismus. Erst wenn wir gemeinsam ins Gespräch kommen, können wir eine Selbsthilfephilosophie entwickeln. Alles andere kommt danach. Wir alle haben begrenzte Ressourcen und das System hat uns kaputt gemacht. Alles, was ich hier schreibe, lässt sich nur mit viel Energie umsetzen, die wir alle individuell nicht haben, weil wir sie zum Überleben in einem System aufbrauchen, das uns durch Passivität umbringt. Deswegen müssen wir unsere Ressourcen in einen Topf werfen. Jeder Arbeitsschritt, jeder einzelnen Aktion muss geteilt werden, sei es auch nur durch gegenseitigen emotionalen Support. Falls ihr BIPOC seid, kontaktiert mich auf Social Media und meldet euch. Ich werde wahrscheinlich nicht allen sofort antworten können und kann auch kein Katalysator für eine bundesweite Bewegung sein. Aber es würde mir extrem helfen, von euch zu hören. Schickt diesen Text euren BIPOC-FreundInnen. Überlegt euch mit ihnen, wie ihr eure Fähigkeiten und Energie gemeinsam in eurer Gegend einsetzen könnt. Startet Telegram- und Signalgruppen, Discords, Blogs, Hashtags, gebt Weißen eure PayPal-Adressen und richtet Crowdfunding ein. Die Möglichkeiten sind endlos. Das Ganze kann nur dezentral funktionieren und nur, wenn innerhalb eurer Gruppe alle mitziehen. Lasst euch von mir aus Erfahrung sagen, alle Versuche der Selbstorganisation, bei denen die Personen nur passiv Soli zeigen und sagen, sobald ihr was geplant habt, unterstütze ich euch dabei, sterben innerhalb weniger Wochen. Passivität tötet. Ich finde das faszinierend. Ich freue mich, dass wir revolutionäre Gedanken für BIPOCs in Deutschland brauchen. Wir brauchen Untergrundgruppen und die müssen sich organisieren und 99% Linke wählen. Das sind halt Menschen, die Blank Slate Denken haben. Voll gut. Er ist dann Welcome S oder wie? Passivität tötet. Macht euch mal nicht darüber lustig. Ja, ich bin auf jeden Fall dafür, dass sie ihre ganzen Sachen da, wie hat er gesagt, irgendwo hinwerfen. Ja, auf jeden Fall werft es dahin und dann spült. Bitte. Schickt diesen Stream an eure BIPOC-Freunde. Genau. Ach Gott, und da haben wir nochmal das Ding. Die organisieren das dann, die Revolutionäre. Ja. APOC, dann Affen of Color. Hier haben wir dann die Geschichte, die wir vorhin schon bei Hannah Arendt angesprochen haben. Deutschland ist durchdrungen von Rassismus, der große Menschengruppen entwertet, am Ende ermordet. Deutsche Geistesgrößen haben den Rassismus zur Verteidigung kolonialer und ökonomischer Interessen geschaffen. Kant, Hegel, Hannah Arendt, Rudolf Steiner, Konrad Lorenz. Ja, das waren alles Super-Nazis. Also Kant... Klar, Hegel, auch ein Philosoph, Hannah Arendt haben wir vorhin besprochen. Rudolf Steiner war der von der Waldorfschule, oder? Ja, aber der war ein bisschen durch. Und Konrad Lorenz war ein Verhaltensforscher. Jeder in meinem Alter kennt die Geschichte mit den Gänsen und der Prägung und so von dem. Wie der jetzt den Rassismus da müsste ich nochmal nachgucken. Aber Jutta wird schon noch. Jutta hat ja eigentlich immer recht. Jutta ist ja auch, kann ich glaube ich auch, ich zitiere hier wieder, die ist nicht total durch. War der Lorenz nicht auch irgendwie so ein Vogelkundler? Ja, sag ich ja. Der hat diese Gänsegeschichte. Der hat Gänseküken geprägt auf sich. Der, so Verhaltenstherapie, Verhaltensforschung bei Tieren. Oh. Griechenland stoppt Migranten mit Gewalt, was die EU jetzt tun kann. Die Grenzen schließen. Ja, also die... Den Griechen ordentlich Kohle und am besten auch Leute geben. Das Ding ist halt, die Route führt A über den Balkan, B über Italien, wo wir ein Corona-Cluster haben und wir haben auf dem Balkan auch einige Fälle, noch keine Cluster, aber halt einige Fälle und Erdogan hat jetzt, nachdem ein Haufen türkischer Soldaten getötet worden sind, waren zwischen 30 und 50, ich habe unterschiedliche Zahlen gesehen, hat er jetzt die Grenzen aufgemacht und aktuell wollen halt einige Menschen weiterziehen und man befürchtet, dass noch mehr Flüchtlinge kommen werden. Ich hatte die Zahl 1 Million gelesen, die in Syrien jetzt heimatlos sind und scheinbar stehen 75.000 an der Grenze zwischen Griechenland und Türkei. Während des Ausbruchs von Corona in halt der Region Italien, dass wenn die über die Italienroute kommen, da ist gute Nacht. Und im Fernsehen, im türkischen Fernsehen gibt's halt auch Karten, die halt auch die Italienroute einzeichnen. Da wird nicht vor Corona oder sonst was gewarnt. Wo ich mir halt auch denke, ja, macht theoretisch schon Sinn, das jetzt gerade in der Situation zu machen, aber es ist halt auch ein bisschen mit dem Feuer schwer. Also, ich habe vorhin noch einen anderen Artikel gelesen, dass Erdogan mit einer Offensive gegen den syrischen Staat droht. Also, eventuell das zu einem heißen Krieg kommen lassen will. Aber war Spiegel. Spiegel ist halt auch reizend. Was mich am meisten bei der Geschichte deprimiert hat, ist, was der Maas und unsere Regierung dazu sagen. Die sagen ja irgendwie so, ja, super Türken, ihr macht das da klasse in Syrien und wir werden euch helfen irgendwie. Oder wir unterstützen zumindest ideologisch euren Kampf gegen den bösen Assad und so. Ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwer irgendwo einmarschiert und da sagt, dieses Gelände kontrollieren wir jetzt wir und dann kommt halt derjenige, der eigentlich die Macht im Land hat und sagt, nee, das tut ihr nicht, das ist für mich so eine Art Angriffskrieg, oder? Ja, schweres Wort, ich weiß nicht. Es ist eine sehr schwierige Situation, weil es ja immer noch diesen Peace-Plan gibt, aus denen die Amerikaner ja ausgestiegen sind, aber Russland und die Türkei arbeiten ja offiziell immer noch an dieser nordsyrischen Befriedungszone. Ich meine, das ist natürlich alles ein totaler Euphemismus, das so auszudrücken, aber das ist weiterhin der offizielle Plan, trotz aller Querelereien. Und damit wird ja diese Konstruktion, die du gerade gesagt hast, dass das Hoheitsgebiet von einem souveränen Staat, von einer ausländischen Armee militärisch besetzt wird, quasi legitimisiert. Sonst wäre es ja genau das, was du gesagt hast. Es ist ein Angriffskrieg. Darf man ja nicht machen, ne? Deswegen muss man das halt so rechtfertigen. Ja, und ich finde halt auch, was ich halt aus dem türkischen Twitter lese momentan zu dem Thema, finde ich auch so, ja, jetzt soll Europa mal zeigen, wie toll sie sind und wie menschlich sie sind. Und ja, also es wird offen genutzt, um Europa zu destabilisieren im Endeffekt. Ja. Und der halbtürkische Twitter freut sich noch ein Bein ab dabei. Da kann man als Europäer eigentlich nur sagen, ja, tolle Verbündete. Unterstützt Griechenland und Bulgarien mit allem, was ihr habt, damit die irgendwie standhalten können. Und ja, es wird unschöne Bilder geben, auf jeden Fall. Keine Frage, aber wir können uns nicht nochmal von dem erpressen lassen. Das geht einfach nicht. Das ist nicht drin. Und das Corona kommt halt noch mit oben drauf. Ja, so. Corona, Wirtschaftsabschwung, alles zusammen und dann sollen wir noch Millionen Leute aufnehmen, die alle nachweislich eigentlich, es ist ja niemand aus Idlib an die Grenze gefahren worden. Es sind ja Leute an die Grenze gefahren worden aus allen möglichen Staaten, Afghanistan, Iran, hast du nicht gesehen. Ja? Und die Leute aus Idlib, daran möchte ich gar nicht denken. Da muss man ja auch nochmal sagen, das ist die letzte Hochburg des IS. Die Leute da, die da sitzen, die wollen wir ganz sicher nicht in Europa haben. Ganz sicher nicht. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele von denen schon bei dem Ding mitgesickert sind. Die haben ja die Grenzen erst irgendwann zugemacht, als es da richtig brenzlig wurde. Und die Türkei kann sich das nicht mehr leisten, diese Leute aufzuhalten, diese ganzen pseudomenschlichen Sachen, die da im Moment versucht werden als Druckmittel, das widert mich alles nur an. Da gibt es ein gutes Buch zu der Situation, Weapons of Mass Migration, Forced Displacements, Coercion and Foreign Policy, Massenmigrationswaffen, Vertreibung, Erpressung und Außenpolitik, von 2010 und schaut an ähnlichen Stellen in der Geschichte, wie eben Staatschefs geschafft haben, Deals auszuhandeln, mit anderen Staaten Geld abzukassieren und halt Migration halt so als politische Kriegsführung einzusetzen. In der Genfer Konvention steht das als Kriegsverbrechen drin. Aber gut, ist ja nicht von rechts, ich denke deswegen. Ja, Representation, pro Quote Film. You can't be what you can't see. Zuhören, Platz machen, Privilegien schenken und abgeben. Oh, die sind ja so divers auf dem Bild, ne? So divers sind die. Naja, immerhin haben sie drei People of Color, eine Fat-Aktivistin und keine Ahnung, also geht schon. Ja, das war ein Fundstück von mir, ja. Das zeigt auf jeden Fall mal wieder... Ja, dass die halt besessen sind von diesem Kram und halt alle meinen so, ja, man muss eine Sichtbarkeit und man braucht irgendwie die Leute, die genauso sind wie man selbst auf dem Bildschirm, damit das dann irgendwas bringt, dann das Leben der Leute dann irgendwie gut wird oder so. So ein, ja, Kram irgendwie, was die dann meinen. Und das muss natürlich alles von top-down geplant werden. Ne? Wir brauchen halt Planwirtschaft in Medien, weil das ja alles Erziehung ist und die erwachsenen Leute müssen erstmal zu Ende erzogen werden von Experten. So. Ja, Chris, kannst du das mal aufrufen und das Audio einspielen? Ja. Weil das ist eigentlich zu schön, um es ohne Audio vergehen zu lassen. Ich mache dann, wenn du das Audio an hast, mache ich das Dings an, dann ist es nicht synchron, aber... Aber, okay. Ja. Ich liebe es. Ja, es ist wirklich. Ich habe das bestimmt 10-mal angeguckt. Das ist aus Finnland, ne? Meine ich. Norwegen. Norwegen. Okay. Millionenschwere Kampagne, um den Flüchtlingen, die niemals Verbrechen begehen, beizubringen, keine Sexualverbrechen zu begehen. Genau. Wo haben wir es denn? Ah ja, hier. Okay, dann spiele ich das ab in 3, 2, 1. Ja. Stop. Don't touch me there. This is my no-no square. Das wird auf jeden Fall gut funktionieren. Weißt du, wie jemand vergewaltigen? Stop. Don't touch me there. This is my no-no square. Ja, hast du dann auch, da müsstest du aber eigentlich auch so irgendwie so ein Gerät dabei haben, das die Musik dann dazu macht, weil ohne die Musik ist ja doof eigentlich. Ja, genau, das sagen die dann. Ich habe die Musik nicht gehört, von daher habe ich gedacht, ich könnte. Mario-Vibe. Ja. Ja, Stop, Don't Touch Me Sehr heißt Nein. Ja? Oder My Nono Square heißt Nein. Oder Nein heißt Nein. Reicht ja nicht. Man muss auch noch ein Lied machen. Ja, hier haben wir so ein bisschen... Promi-Erschöpfung offensichtlich bei Fridays for Future. Man möchte die Frau Neubauer ein bisschen aus dem Rampenlicht holen, weil vielen von den anderen Narzissten in dem Laden ist es dann doch zu viel, dass sie nie vorne stehen und die Frau Neubauer vorne steht. German Greta wird sie genannt, das wusste ich auch noch nicht. wo sind denn hier diese... Ah ja. Luisa wird heute nicht sprechen und das ist auch gut so, ja, sagt hier aus Heidelberg jemand. Wir verdanken ihr unglaublich viel, aber es schadet der Bewegung, wenn nicht auch die vielen anderen zu Wort kommen, die sich ebenso für FFF engagieren. Hier sagt auch die junge Dame, dass sie im Moment nicht studiert, genauso wie Luisa. Und sagt, was nutzt mir ein Studium, wenn ich nicht helfe, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass unsere Umwelt geschützt wird. Jeder Psychologe würde da auch das große N ankreuzen, aber gut. Ich schätze Luisa und habe Respekt vor ihr, aber sie ist nicht der Chef. Ein Köpfekult hilft der Bewegung nicht. Es geht nicht um Personen, sondern um die Sache. Ja. Einige unter uns neigen dazu, Profit aus dem Ganzen zu schöpfen, denen geht es nur um ihre Karriere und den Ruhm, sagen irgendwelche Leute, die nicht genannt werden wollen. Der Personenkult um Luisa Neubauer ist schon schwierig, sagt eine Dame aus dem Führungsteam im Schwarzwald, und sie soll ja in der Vergangenheit auch relativ oft geflogen sein. Ich bin mir deshalb nicht sicher, ob sie als Repräsentantin für uns geeignet ist. Also... will eigentlich nur sagen, die fressen sich mal wieder selbst, habe ich das Gefühl. Und wieder mal aus den gleichen, ja, egoistischen, die wollen halt auch mal Fame haben. Naja. Luisa sei zu dominant, zu wenig divers. Ich frage mich zwar, wie eine Person überhaupt divers sein kann, aber gut. Und Greta verliert auch an Bedeutung. Och je. Ja, ich hoffe, dass das so stimmt. Das ist irgendeine Untersuchung von irgendwelchen Leuten, die klug sein wollen. Im Mai veröffentlichen sie die ersten Ergebnisse ihrer Studie Fridays for Future protestierende FFF in Deutschland und waren demnach auffällig oft weiblich, knapp 60%, im Schnitt 26 Jahre alt, und 40% von ihnen gaben an, von Greta inspiriert worden zu sein. Über 70% der erwachsenen Befragten hatten demnach einen Hochschulabschluss, sowohl im internationalen Durchschnitt als auch in Deutschland. Ja, scheinbar soll Greta zwar die Inspiration sein, aber mittlerweile weniger wichtig in der Bewegung sein. Und man kann es nur hoffen, dass der Personenkult da ein bisschen zurückgerudert wird, aber mal gucken. So, wahre Gläubige brauchen eigentlich immer eine Person, an der sie sich festbeißen können. Weil Massenbewegung funktioniert halt nicht mit so viel Nachdenken, auch wenn jetzt suggeriert wird, Abschluss, tralala, aber du bist halt eine Massenbewegung. Du hast dein Wunderkind, deinen Wundererwachsenen, dein Anführer und der bringt dir dein Heil. Und mal schauen, ob die das schaffen, das zu beibehalten, eine normale Bewegung zu werden oder wie das sich im Sande verlaufen wird oder eben auch nicht. Ja. Die heilige Johanna auch, von Stockholm. Die Anti-Greta mittlerweile, ne? Ja, stimmt. Da hatte ich auch einen Link geschickt, Mars. Ich weiß nicht, ob du den noch gesehen hattest. Aber egal. Das ist mir gerade alles zu wackelig. Ich mache jetzt nichts mehr an dem Running System. Genau. Machen wir nächstes Mal. Ja, aber vielleicht Abel, die hat sich jetzt mit der Heartland-Stiftung zusammengetan. Vielleicht willst du ein, zwei Worte zur Heartland-Stiftung sagen. Die Heartland-Stiftung hat keinerlei Auswirkungen auf die Welt. Es gibt keine Stiftung auf der grünen Seite. Die haben keine Lobby. Es ist auf jeden Fall so, dass das alles organisch ist. Und Heartland-Institut, das gut. Also, ja. Es stützt ja deine These, dass alle politischen Lager irgendwelche starken, finanzstarken Leute haben, die Kampagnen drücken. Vielleicht fängt die andere, vielleicht fangen ja die Konservativen jetzt auch an, ein bisschen stärker Propaganda wieder zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke ja. Also hier haben wir von Aero Magazin, weil im Guardian ist ein Magazin, ein Artikel veröffentlicht worden, der halt belegen soll, dass das nur ein Right-Wing-Myth ist, also ein Mythos des rechten Flügels, dass es an der Universität um die freie Rede schlecht bestellt ist. Und hier gibt es einen guten Artikel dazu, den könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, falls ihr keine Corona-Panik haben wollt. Kann ich den auch lesen, wenn ich Corona-Panik habe, oder wird das dann schlimmer? Das wird dann schlimmer. Das finde ich ja schon mal lustig, hier, den Satz. Aruba ohne Wert hat eingereicht. Aruba ohne, das war ich, glaube ich. Sorry. Das ist eine junge Frau, die, die an Universitäten irgendwie Vorträge halten möchte oder auch regelmäßig gehalten hat. Das aber berichtet, dass das immer schwieriger wird. Dass das vor allem für diese Studentengruppen, die sie einladen möchten, immer schwieriger wird, die einzuladen. Weil sie mit ihrer Kritik am intersektionalen Feminismus da ganz schön Gegenwind bekommt. Kann man sich vorstellen. Also das Übliche auch, so Leute soll man sich gar nicht erst anhören und solche transphoben Gedanken, die wollen wir gar nicht irgendwie erst vermitteln und so weiter. Also das ist dann so die Kritik, mit der das Ganze dann eingedämmt wird. Ja, und sie meinte, dass das wahrscheinlich eher schlimmer wird. Andererseits haben sie dann am Ende auch ihre Termine nochmal drunter geschrieben, wo sie als nächstes dann auftritt. Aber ja. Vortrag hält. Naja. Was hier wichtig ist, ist ja wohl, dass sie zweite Welle ist und ihre Kritiker dritte Welle halt, ne? Ja, sie hält da Vorträge über die dritte vor allen Dingen und wie gesagt, lässt sie nicht so gut aussehen. Ne? Queer-feministische Affinität zum Islam, Prostitutionskritik, das sind halt genau die Themen, die üblichen Verdächtigen auf die Barrikaden bringen. Ja. Ja, schade, dass es an den Unis so gut funktioniert. Hatten wir nicht gerade einen Artikel darüber, dass das nicht... Ah, verdammt, was weiß der Guardian schon? Ja, der Guardian ist in England. Der Guardian ist eine Psy-Op. Ja, es ist, glaube ich, ein Bezahlartikel gewesen, aber nochmal so eine Realitätsabgleich mit den Frauen, der Karriere und dem Vorstandsposten und dass sie überall rausgedrängt würden oder so. Wenn man die selber fragt, dann stellt man fest, dass sie auch nicht so scharf drauf sind. Ne? Dabei bleibt es im Prinzip, war es schon immer so, weil schon hat man schon häufiger so festgestellt. Aber es ändert sich auch nichts daran. Also Frauen sind weiterhin nicht so scharf drauf, Karriere zu machen, sondern eher scharf drauf auf den Mann, der eine Karriere macht. Nein, doch. Natürlich nicht nur, möchte vielleicht auch ein bisschen arbeiten gehen oder so. Aber das hatte ich letzte Tage noch den David Brecht gehört. Er hat auch gesagt, also nicht arbeiten zu gehen, nicht arbeiten gehen zu müssen, den ganzen Tag zu Hause so zu sein, alles bestimmen zu können, ist prinzipiell die privilegierteste Position, die man haben kann. Ne? Nein, doch. Ja, oh. So, sogar der Precht hat sich getraut, das zu sagen. Stell dir vor. Ne? Ja, nichts hatte ich. Aber der Precht, das schadet eigentlich, schädigt einfach eigentlich den Punkt eher oder die Argumentation, wenn der Precht das gesagt hat. Dann können die Gegner in der Diskussion, du redest ja schon wie Precht. Da wäre ich auch peinlich berührt. Also Precht gucke ich immer an, wenn ich wütend sein will. Also, das funktioniert. Das ist ja prächtig. Das ist schön ignorant, ne? Nicht mit Bert Precht verwechseln. Nee, nee. Endlich sagt's mal einer. Ja, so hier ist ein Headhunter wohl. Also der redet auch davon, dass die Frauenquote, die Frau Giffey jetzt einführen will, unsinnig ist. Vor allen Dingen will die einführen für die Vorstände. Und dann sollen Vorstandsposten eben leer bleiben, wenn sich keine Frau findet oder so. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie Bayer, glaube ich, händeringend jemand gesucht hat, eine Frau gesucht hat für ihren Vorstand. Oder Telekom auch zum Beispiel, hat auch händeringend jemand gesucht. Bayer hat dann eine Amerikanerin eingestellt, die ja schon vorher eigentlich echt einen schlechten Leumund sich erarbeitet hat. Und ich glaube, bei der Telekom haben sie die Suche dann eingestellt erstmal. Kann sein, dass es da um Aufsichtsratsposten ging oder so, bin ich nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall soll das jetzt für die Vorstände auch kommen. Ja, schon ein bisschen harten Eingriff in die Unternehmensstruktur und in die freie Entscheidungsmöglichkeit der Unternehmen. Ja, zumal ja eben auch in dem Artikel gerade zu sehen war, dass es ja doch nicht unbedingt immer wollen. Ne? Dass irgendwie der Druck da, der Drang da eben auch eh kleiner ist, ja. Jetzt nicht eine unschuldige Erkenntnis, aber danach wird ja nicht gehandelt, ne? Danach wird die Politik nicht ausgerichtet. Im Gegenteil, es wird da eben die Förderung immer weiter angestrebt, behauptet, dass die Männer die rausdrücken würden und so weiter. Ne? Das wird wahrscheinlich niemals aufhören, ich weiß es nicht. Ja, genau, das ist der Artikel. Weil, ja, bla bla bla, Humanity's the enemy within, bla. Ja, wie sind die dazu geworden? Ganz einfach, die haben sich gegen die Gesellschaft gewendet und der Gesellschaft vorgeworfen, an allem Schlimmen schuld zu sein und sich, die müsse erwachsen werden, Gesellschaft muss nicht mehr euer Publikum sein, Gesellschaft war gestern, Frankfurter Schule, kennen wir doch alles, wissen wir doch. Birmingham School auch, nicht nur Frankfurter Schule. Die Birmingham School wird oft vernachlässigt, dabei haben die mitgeschossen. Ich war mal in der Nähe von Birmingham, hoffentlich bin ich da nicht schuldig. Ist das Schottland? Nee, das ist im Mittelengland. Das ist so eine richtige. Das ist so der Ruhrpott von England. Okay. Ja. Das finde ich auch einfach, da finde ich die Überschrift schon fantastisch. Ja. Wenn der linken Chef sagt, wir definieren Wohlstand neu. Was kann das wohl bedeuten? Wohlstand ist, wenn eine Person mehr wie 2000 Euro auf dem Konto hat oder eine Wohnung besitzt, dann darf man die Person enteignen. Das dem Rixinger, also denke ich, weiß nicht, vielleicht liege ich falsch. Die wieder bescheuerten Enteignungen hatte ich letzte Woche auch noch in so einer Runde Diskussion online irgendwo. Also, dass die Leute, wenn die dann diese Enteignung durchgeführt haben und dann die Werte, die sie enteignet haben, auf die Allgemeinheit umgelegt haben, dass das dann einfach macht und es ist weg. Das begreifen die gar nicht. Ja. Das ist vor echt krass. Leistungsträger, es gibt keinen besseren Weg, aus Leistungsträger Leute zu machen, die keinen Bock haben, sich anzustrengen. Ja. Weil mein Kram enteignet wird, ich höre auf, so viel zu arbeiten. Und dazu fand ich auch ganz gut, das Argument irgendwie zu sagen, also wegnehmen ist natürlich deutlich einfacher als irgendwie ranschaffen, erarbeiten und so. Ne? Ja. So. Ja, und vor allem, ich war ja auch in diese Diskussion verstrickt. Der Auslöser war ein depressiver Tweet von mir, der zur Auswanderung aufgerufen hat, wo ich gesagt habe, wer über 30 ist, geht lieber, weil diese moralinsaure, kultartige Geschichte, die nachfolgenden Generationen da abziehen, wird euch das Leben zur Hölle machen, weil ihr an allem schuld seid und nichts richtig machen könnt und alle alt und weiß seid und so. Ja, und da hieß es dann auch, ja, wenn du halt auswanderst, behalten wir aber dein Geld und dein Haus und so. Und ich sag, warum denn? Ja, für genau. Die Gesellschaft. Ja. Stimmt. So. Und dabei wissen, ich glaube, die wissen nicht mal, was Republikfluchtsteuer bedeutet. Also die haben das Wort noch nie gehört. Die wissen nicht, in welchem Fahrwasser sie sich da bewegen. Und was die auch nicht wissen, ist, dass in unserem Grundgesetz steht, dass die Leute angemessen entschädigt werden müssen. Das heißt, du nimmst denen zwar dann irgendwie die Wohnung weg und hast die dann verfügbar für den Staat, aber der Staat muss einen Großteil zumindest des Wertes an denjenigen abdrücken. Also da ist es auch, das ist so uninformiert und ideologisch. Das ist echt die böseste Mischung, die du haben kannst. Und leider ist das hier ein Bezahlartikel über den Herrn Rieksinger, aber auch hier dieses eine Ding, regionale Wirtschaftsräte sollen die Investitionen steuern. Da gehen dem Abel wahrscheinlich schon alle Lichter an. Ja. Planwirtschaft und so weiter und so fort, das ist so, dass sowas schon wieder in Zeitungen geschrieben wird, das verursacht mir echt Magengrimmen. Ja, aber guck mal, das Äquivalent bei den Rechten wäre, dass in einem normalen Interview gefordert wird, einen ARIA-Ausweis wieder auszustellen. Das wäre das Äquivalent. Also, ich keine Ahnung. Ich finde es faszinierend. Aber du hast doch die Frau Kipping gehört, die Hufeisentheorie gehört nach Hanau auf den Müllhaufen der Geschichte. Hufeisen brauchst du als Liberaler, als Glücksbringer, dass du durchs KZ oder durchs Gulag durchkommst. Ja, was ich da teilweise an Forderungen gebracht wird, ist wirklich sehr seltsam. Gut, mit diesen regionalen Wirtschaftsräten, okay. Aber irgendjemand, ich weiß jetzt nicht, ob es von der Linkspartei war, hat quasi eine Besteuerung von nicht realisierten Kursgewinnen gefordert. So, und das ist schon ziemlich, das zeugt schon von sehr wenig wirtschaftlichem Sachverstand. Ja, hier Initiative Rücknahme der steuerlichen Benachteiligung privater Anleger. Man will die Leute, die versuchen, sich einen Wohlstand so noch aufzubauen, indem sie Geld anlegen, will man halt nochmal schröpfen. Und aktuell sieht es danach aus, dass wenn du eben, ja, also dass du halt doppelt, also das Incentive, weiterhin Geld mit Anlagen zu verdienen, wird halt damit kaputt gemacht. Und das geht halt nicht. Also noch deutlicher wird die Absurdität des Gesetzes, wenn man die Zahlen im Beispiel tauscht. Bei 20.000 Euro Gewinn und 35.000 Euro Verlust ergibt sich ein realer Verlust von 15.000 Euro. Trotzdem ergebe sich zusätzlich eine Steuerpflicht für die 10.000 Euro theoretischen Gewinn. Was halt am Arsch ist. Also das kannst du nicht machen. Dann hast du für Leute keinen Grund mehr zu traden. Und damit fehlt im Markt die Schwarmintelligenz, die Sachen richtig zu bewerten. Also jetzt haben wir dann weniger Spekulanten. Ja, aber das ist ja nicht gut für die Wirtschaft. So einen richtigen Mehrwert kann ich in den Spekulanten auch nicht erkennen. Aber gut, ich bin ja auch der Marx-Affe. Ja, und ich bin der Turboraubtier-Kapitalist, Abel. Afghan-Konflikt, Trump hails deal with Taliban to end 18-year war. Das wurde auch groß rumgegangen, also ist fast untergegangen während Corona, aber die News, die es durchgeschafft hat, war Afghanistan, war in der Pressekonferenz von Trump gestern, hat er auch länger drüber gesprochen. Weiß ich nicht, soll man mal gucken, wenn die letzten Truppen abgezogen sind, ob es bis dahin reicht. Die Friedensgespräche, es wäre fast ein Sonderstream wert, das richtig zu beleuchten, ob das Sinn macht, ob das keinen Sinn macht, ob das ein Verlust ist, ob das ein zweites Vietnam ist, ob länger bleiben Sinn macht, ob weggehen Sinn macht. Das ist einfacher dahergeredet, wie wirklich analysiert, aber ja, also ist auch ein großes Ereignis. Was ja, aber irgendwie, wer glaubt denn an, wer glaubt den Taliban? Also so. Ja. Das, ich meine, ob das jetzt sinnvoll ist oder die in der Region deeskalierend wirkt oder sowas, das ist alles dahingestellt. Es ist einfach die Strategie der Amerikaner. Wir gehen jetzt raus aus Amerika mit offiziellen Truppen. Ich meine, die Defense Contractors werden ja weiterhin da bleiben. Mhm. Ne? Die müssen ja die amerikanischen Firmen bewachen, die da die Sachen wieder aufbauen, ne? Nation Building. Aber die offiziellen Truppen sollen halt raus. Ne? Da wird nicht der Frieden jetzt einkehren, deswegen. Nein. Weil es ist, ich finde schon bemerkenswert, was die da für einen Aufwand betreiben. Ich habe da Bilder gesehen von Taliban-Kämpfern und US-amerikanischen Soldaten, die irgendwie in Hunderten zusammen irgendwie tanzen und feiern und sich umarmen und sonst was, ohne irgendwelche Panzerung oder Waffen. Also ganz schöner Propaganda-Aufwand, würde ich schon sagen. Hm. Und das Ding ist halt auch, dass du kannst halt die Taliban auch nicht in die Moderne schießen. Das funktioniert halt auch nicht. Das ist eine schwierige Situation. Also, ja. Sollen wir nochmal Coronavirus-Fearmongering betreiben? Zum Abschluss. Also, ich wette darauf, dass morgen Wirtschaft weiter einbricht. Dass der DAX weiter im freien Fall ist und dass wir die Tausendergrenze relativ schnell in Deutschland auch erreichen werden. Also mich würde freuen, wenn ich das nicht so sehen könnte, aber aktuell sieht es halt danach aus. Und ja. Die Weltwirtschaft wird halt in Stottern geraten, aber mächtig in den nächsten Wochen. Also kann sich auch noch ändern, sieht aber gerade nicht danach aus. Also ich habe auch zwei Bekannte, die eben angesteckt sind und da mit Infektionsketten und so, da ist man jetzt irgendwie nicht ganz so auf Trab. Und es gibt mir irgendwie keine Hoffnung, wenn es auch nur zwei Fälle sind, die ich halt kenne, persönlich. Also ja, es sind auf jeden Fall interessante Zeiten. Flüchtlinge kommen, Taliban hat wieder ein Staatsgebiet, wenn die USA sich zurückziehen, also sich weiter aufzubauen. ISIS war auch in der MENA-Region wieder aktiv die Tage. Virus breitet sich aus. Ja, wird interessant, auf jeden Fall. Also, so, passt auf euch auf. So. Genau, und schimpft nicht mehr so auf den Hopp. Und fördert, was der freie Dienst erschmettert, was der schadet. Lasst euch nicht gendern. Gehen, stärkt die Abwehrkräfte. Ja. Das soll ich nicht gendern. Karnevalismus heißt Angriff. Ist das so? Ja. Und wenn es euch trifft, dann rollt euch mit euren Spaghetti-Vorräten und Dosen Tomaten irgendwo an der gemütlichen Stelle ein und guckt eure Lieblingsserien nochmal oder so. Nächste Woche dann eine Stunde eher oder wie machen wir das? Ja, wir entschuldigen uns nochmal ausdrücklich dafür, dass heute nicht alles so gelaufen ist, wie wir wollten, aber es waren wirklich außergewöhnliche technische Probleme, die so schnell nicht zu beheben waren. Es heißt technische Schwäßigkeit. Technische Schwäßigkeit, ne? Das ist der Fachbegriff. Wir hatten technische Schwäßigkeit, ne? Wir hatten einen Glitch. Mhm. How the Glitch stole the Weltraumaffen. Russische Bots haben unser Netzwerk attackiert. Ja, irgendwie sowas.